geht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Tja, denkt er, damit steht er sich aus der Affäre, der Johnny. So einfach ist es nicht. Vino bei Policella, der blaue Himmel und das weiße Meer. Völlig falsch. Was ist denn das hier? Wo kommt denn die Musik her? Ach, Horrido. Das war noch deine Platte, Johnny. Ich hab dir das Mikrofon noch nicht aufgemacht. Hallo. Jetzt? Hallo. Ja? Ich wollte ja erst gleich schnell nochmal zurückschlagen. Ja, ist so ein Sampler, den ich mitgebracht habe. Ist nur Greatest Hits. Ich kann jetzt endlich richtig kontern. Warte mal. Musikalisch, jetzt meine ich. Du kannst jetzt kontern? Musikalisch. Da hast du aber ein Weilchen zu gebraucht, Baby. Ach ja, ich habe mich ja bisher immer geweigert, aber... Du, ehrlich? Ja. Warum Wobei, denn? Gute Nacht, Freunde finde ich richtig gut. Ja? Also jetzt musikalisch natürlich nicht, aber so inhaltlich schon sehr PC. Das war PC, bevor das Wort erfunden wurde. Du hörst die Schlager jetzt, also jetzt hast du eine riesen Schlagersammlung zu Hause, wie ich noch nicht gesehen habe? Ja, aber ich höre die nicht, ich leg die nur auf hier. Ach so, völlig auf Verdacht? Nee. Nee, na, glaub ich halt nicht. So die Sachen, die ich noch kenne aus meiner Kindheit. Ach so, ich dachte, du hörst die alle nochmal durch und was PC ist, wird hier gespielt. Nee, ich suche ja immer die nicht PC sind. Da gibt es tierisch viele, so die sexistischen Sachen. Die sind echt brutal, das könnte man heute nicht mehr bringen. Oder so, weißt du, sie ist 16 und muss jetzt leider nach Hause und so. Das ist echt der herber Stoff, ich sag's dir. Die spielst du dann aber nicht im Radio? Nee, die wiederum höre ich nur zu Hause. Nee, ach. Und ich werde hier mit deinem PC-Schrott zugeschissen. Ja, ich sag's ja. Kauft euch keinen PC. Nee. Ey, wollen wir doch mal die Taz-CD-ROM einlegen? Interessiert mich ja eigentlich doch, was da drauf ist. Ja, machen wir rein. Wo ist denn die? Achso, ja, jetzt eingepackt. Ne? Muss dein Spiel erst den Song, dann hören wir uns mal die Taz-CD-ROM an. Ey, ich hab dir gesagt, wir können ja... Scheiße, wir hätten es nicht sagen sollen. Wir hätten Leute raten sollen, welche CD-ROM liegt jetzt drin. Da muss man echt aufpassen. Ich schlag jetzt erstmal zurück mit deinem Gute Nacht, Freunde. Ja? Ja. Ist jetzt echt ein Song an dich. Ach scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Fängt ja gut an. Ja, der fängt völlig mittendrin an, das darf der doch ja nicht. Zack, jetzt nehmen wir die CD nochmal raus, werfen die CD nochmal ein und fahren jetzt mal ruckzuck hin und her. Ja, und jetzt können wir anfangen. Hm. Ey, das ist echt ein Traumsong, Johnny. Ich kann mir den erstmal PC an. Und super und von einem, auch im PC. Grunde Elvis-artig. Heute Nacht bei mir, geh noch nicht fort aus meinem Leben. Johnny, ich stehe hier vor deinem Fenster, Elvis. Die Timbre in der Stimme ist unglaublich. Ey, komm, das ist wirklich Elvis-haft. Echt, wenn ein Schlagersänger Elvis vergleichbar ist, ist es Roy Black, finde ich. Ja, sind auch. In einem Punkt sind sie so. Ey, Johnny, du bist überhaupt kein bisschen PC, ey. Doch, ich find's schön. Ja? Hm? Du musst noch ein bisschen Schlagerly Correctness lernen. SC. Dann sind wir beide nicht allein. Und der Wein, der reicht ganz sicher auch für dich. Komm, ich lade dich ein. Setz dich an diesen Tisch, denn es könnte sein, dass du genau dasselbe brauchst wie ich. Dass du spürst, ich bin da für dich. Bleib heute Nacht bei mir. Wenn niemand sonst dich noch erwartet, bleib noch etwas hier und fühl dich einfach wie zu Hause. Und der Wein, der reicht ganz sicher auch für dich. Komm, ich lade dich ein, setz dich an diesen Tisch, denn es könnte sein, dass du genau dasselbe brauchst wie ich, dass du spürst, ich bin da für dich. Ich finde es gut, dass wir uns trafen. Bleib noch etwas hier und hilf mir durch die lange Dunkelheit. Roy Black, einer der Dauerbewohner im Schrein meines, im Hotelschrein meines Herzens. Im Schlagerschrank meines. Ich lass mir hier die Seele aus dem Leibe singen und Johnny steht schon da, eingemummelt, Base-Käppchen auf dem Kopf, Schal um Hals, Jacke an, Stiefel und ist, rechnet mir seine S-Bahn vor, die er jetzt hier verpasst. Naja, mir egal. Ey, überhaupt nicht. Ich habe nur meine Fäustlinge angezogen, mit der Schnur durch. Hattest du sowas auch? Hatte ich auch, ja. Hast du das auch gehasst? Habe ich auch gehasst. Siehst du? Hast du auch so eine Sache, ich hatte noch irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was das war, das hieß Leibchen. Das war auch eine total widerliche Kleidungsstück. Leibchen. Ja, das war irgendwie, glaube ich, so ein Bauchwärmer, ja. Wie, ach so wie, einfach nur so wie so. Aber so unterhemdmäßig, aber irgendwie dicker. Ich weiß das ja nicht mehr genau. Ich weiß bloß noch, dass es Leibchen hieß. Das fand ich schon total ekel. Und Spielhosen. Kennst du Spielhosen noch? Ich glaube, also, das waren so eine kurzen, so puffig waren die irgendwie. Man wurde ja eigentlich zur Transsexualität erzogen, fast manchmal, ne? Als Kind. Ja. Ich meine, so Leibchen und Spielhöschen. Strumpfhosen, die wir heute auch nicht mehr tragen. Doch, ich ja. Ja? Hm? Naht? Mit Naht? Ohne? Wohnen. Hinten? Nee. Das ist ja hohe Kunst, Nahtstrümpfe tragen, wa? Ich habe letztens ohne Scheiß eine Frau gesehen, die hatte die falsch rum an. Also auf der Straße halt, es war eine sehr alte Frau, also eine Oma. Ach so. Und die muss irgendwie, das war so total süß, weil ich glaube, die hat sie einfach aus Versehen falsch rum angezogen. Die hatten eine Naht vorne. Also sie hatte nun keinen kurzen Rock an, also sie hat natürlich was Knielanges an, aber die hatten definitiv eine Naht vorne. Ey, das plauderst du jetzt hier so unschuldig ins Radio. Ich sage ja nicht den Namen, außerdem lief die rückwärts, aber ist okay. Morgen siehst du schrille Technobräute, die Naht dann alle vorne. Das glaube ich noch nicht entdeckt, wa? Oder? Nee, aber. Naht vorne tragen? Nee, weiß nicht. Hab neue Bravo-Berichte über Maruscha nicht gesehen. Mal kicken, einen Tipp an Maruscha. Naht vorne ist in. Naht vorne und dann noch. Kann man sich auch übers Gesicht. jedenfalls Naht vorne. Ach so. Ach, jetzt wollte ich mal hören, was du immer so hörst in deiner Freizeit. Oder? Ja. Kannst du mal machen. Mal kicken. Ein geiles Stück, oder? Super Teil. Ist ein bisschen lang, der Remix ist 70 Minuten. Ja, ist auch nur ein Titel drauf. Ja, aber. Aber der läuft, wird das in der Mitte noch dramatischer? Ja, komm noch ein Refrain, warte mal. Nee, ist noch nicht, dauert noch eine halbe Stunde so, dann kommt der Refrain. Wer hat das abgemixt hier? Das ist produziert von Wiglaf Droste. Ja. So hören sich die Lieblingsplatten von Johnny an. Total. Wieder ein Karlauer Internet irgendwie. Voll Internet Musik. Eigentlich könnte man, wenn man das jetzt eine Stunde laufen lässt und Leute das auf Kassette aufnehmen, also dann könnte man einen Weg finden, den Sound wieder auf eine CD zu pressen und dann hätte man eine Raubkopie von der Taz CD-ROM. Andererseits hört sich das schon so an, als wie wenn es von Kassette käme, rauscht irgendwie mörderisch. Ja, deswegen ist die Kopierqualität auch egal. Also ein bisschen rauschen mehr oder weniger. Also es kann sein, dass die Wörter dann ein bisschen schwieriger aber zu lesen sind. Aber tatsächlich? Das jetzt auf Kassette? Klar. Und dann wieder auf CD runter? Aber das ist eigentlich so ein so undefinierbares Rauschen. Aber da sind die Geräte so fein, dass sie das unterscheiden können? Keine Ahnung. Oder einzelne Worte raushören? Hörst du das nicht? Nee, keine. Das ist die Taz der letzten 5 Jahre ganz schnell vorgelesen. Genau. Produziert von einem feinen Stimmchen, produziert von Wiglaf Droste. Ja. Hört sich deine CD-ROM auch so beknackt an? Nee, klingt natürlich besser, ist klar. Glaube ich nicht. Doch, die klingt anders. Ehrlich? Wieso klingt die anders? Weil da Bilder drin sind. Weil das sind Bilder drin. Nur Texte. Und also, die hören sich Bilder an. Grafik klingt ein bisschen bassiger. Hat unten noch ein bisschen mehr, ja. Und dann gibt es auch nochmal Unterschied zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Und den Ton hört man, aber kann man nicht hören, weil da sind doch 100.000 Töne auf deiner Tastatur. Nee, der wird ja auch digitalisiert, ist ja klar. Also der Ton klingt nochmal anders. Ja, das ist doch sowieso digitalisiert. CD ist doch digitalisiert. Ja, aber ist praktisch doppelt digitalisiert. Also da steht ja auch immer drauf, auf den CDs steht auch immer ADD oder DDD. Ja. Und es ist ja das Digitalisierungsverfahren. Mhm. Also entweder einmal doppelt digital oder halt dreimal doppelt digital. Dafür stehen die Buchstaben. Sag mal, ey, ich hoffe jetzt nicht, dass du glaubst, dass ich dir das glaube. Ich weiß nicht, ob du das glaubst, keine Ahnung. Also du guckst mich so entgeistert an. Nee, ich find's halt gut, Sachen im Radio zu erzählen, damit Leute auch was lernen. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen blöde und so blöde. Und wenn ich worauf beharren würde, dann, dass ich nicht so blöde bin. Na, weiß ich doch. Hast ja die Haare auch wieder umgefärbt. Ist ja nicht mehr blond. Aber es ist eine schöne Nummer. Man hört aber schon, dass es nur Text ist. Ja, das war jetzt ein Vierteljahr Taz, was wir gehört haben. Oder? Sechs Jahre? Gut. Oh, kann ja hinkommen. Ja, wozu braucht man da noch ein Abo? Und man kriegt die dazu, wenn man ein Abo kriegt, ja? Man kriegt die dazu, wenn man ein Jahresabo macht. Aber du kennst doch so viele Leute, kannst du mir nicht so... Dass du die vielleicht mal hier im Soundgarden vorstellst? Dann würde ich denen sagen, du würdest die als Platte der Woche hier bei der Musikredaktion von vorne bis hinten und dafür möchte ich dann eine haben. Meinst du, das geht? So ein Rezensionexemplar? Das geht bestimmt. Ich ruf mal bei der Taz an. Ruf mal bei der Taz an. Obwohl, ich habe gehört, der Computerfachmann da, der ist Windows-User. Ach, na, mich mag da bestimmt sowieso keiner, ist klar. Doch, die mögen dich bestimmt alle. Nee, glaube ich nicht, hoffen. Nee, doch, bei der Taz gibt's welche, die haben Sinn für nette Menschen. Ja, aber wenig mit... Oh, jetzt echt vorsichtig sein. ja, das können die ja nicht wissen. Ey, jetzt wird's leiser. Ob ich nett bin. Ja, jetzt ist kommt wieder lauter. Ne, das waren jetzt die Absätze. Jetzt haben sie umgeblättert. Also digital heißt ja eigentlich nur, dass Information zusammengefasst wird. Ja? Also wenn du jetzt so einen Text vor dir hast, dann hast du ja auf einem ganz normalen Zettel, also die analoge Version, ich nehme jetzt hier mal irgendein Beispiel aus den Nachrichten. Ja, kannst du mal hochhalten, hoch, das hört jetzt keiner. Damit das jeder hören kann. Hast du halt Wörter und dazwischen sind Leerzeichen, also Abstände. Mhm, dann sind zwischen den Zeilen nochmal Abstände und dann gibt es auch nochmal Absätze, also ein bisschen mehr Abstand. So, und digital heißt jetzt eigentlich nichts anderes, als dass man das komprimiert. Einmal insofern, als dass man sagt, gut, hier sind lauter A's drin. Warum müssen wir die auf dem ganzen Blatt verteilen? Wir können auch am Anfang einfach sagen A und das kommt 500 Mal vor in dem Text. Ja. Weil dann hat man dieselbe Information, aber man muss sie nicht so groß verteilen, also nimmt nicht so viel Platz weg. Das ist also erstmal die Komprimierung. Ja? Also dann wird halt einfach A, B, C, D, E bis zur Z hintereinander geschrieben, die Zahlen natürlich auch. Und dann kommen die ganzen Leerstellen. Weil die braucht man ja auch nicht so verteilen. Also dadurch hat man halt unheimlich Platz gespart. Und dann wird das Ganze, das ist also die Komprimierung, und dann wird es digitalisiert, indem alles durch 1 und 0 ersetzt wird. Und das ist meistens so von dem Programmierer so über den Daumen. Also wenn er sagt, A ist mehr 1, dann... Im Grunde digitalisieren ist eigentlich so eine Art Buchstabensuppe herstellen. Genau. Aber halt komprimiert, ist klar. Ja. Also so wie die Buchstabensuppe ist, bevor man sie ins Wasser tut. Ja. Also ein CD-Spieler ist eigentlich so eine Art kochendes Wasser für digitale Informationen. Buchstabensuppen. Ja. Und Johnny, wenn ich dich um was bitten, sprich nicht so in meine Richtung. Sprich in Richtung des Hörers, ja? Ja. Na, sonst krieg doch den Eindruck, dass ich für so blöd gehalten bin. Nee, auf keinen Fall. Jedenfalls so klingt es dann und du kannst immer hören, Buchstabe, Buchstabe, Buchstabe, Buchstabe. Und wenn es ein bisschen leiser wird, dann kommen die ganzen Leerzeichen. Ah ja, ist klar. Wollen wir noch die Punkte abwarten? Warte mal. Ich glaube, das dauert. Ich glaube, die Punkte kommen ganz am Ende, also so in einer Stunde. Eieiei. Also, du kannst ja vorspulen. Stimmt, wa? Oder? Kann man das live on air machen? Das weiß ich nicht. Ich drücke einfach mal die Q-Taste. Das interessiert keinen. Wenn der läuft, interessiert das keinen. Schade. Dann musst du runter machen. Müssen wir einfach mal runter machen und jetzt queuen wir mal vor in die, sagen wir mal, 40. Minute. Ja? Mal sehen, was sich da so abspielt. Wir sind jetzt im Jahr 1991. Was, hören Sie nochmal kurz. Es ist 92, ist genau dazwischen. 92? Ja, 92. Ja, ja, das war jetzt das Wetter, klar, 92, unüberhörbar. Herbst 92. Ey, wird mal melancholisch bei der Platte, wa? Oh Mann, ey, weißt du noch, Herbst 92? Oh Mann, oh Mann, ey, vielleicht hätten wir uns doch lieber Playboy hier eben lassen sollen. Aber der klingt langweilig. Ja? Ist schlimm. Meinst du, es ist in der Tat mehr Action? Ja, auf alle Fälle. Also ich sag dir, da sind ja nur Bilder, ne? Im Playboy. Also, ja, ja, da sind ja nur Bilder. Und das klingt. Das muss doch total bassig klingen, gerade der Playboy. Ja, das ist irgendwie auf Dauer nervt's einfach. Ja. Also so kannst du halt Text kannst auch besser hören. Ah. Also ist halt schon mehr Abwechslung drin. Und wenn du nur Bilder hast, nee, klingt doof. Ja. Deswegen ist die Fritz-Telegramm auch so klasse, weil es Text und Bilder und Töne drauf und die ergeben dann einen schönen. Hat man volle Action. Selbst wenn man keinen Computer hat, kann man die schönen CD-Player zu Hause einleihen. Ihr hört zu ihm meinen gewissermaßen. Derer, die eine Fritz-CD-ROM haben. Meinst du, es kann irgendwann mal irgendjemand geben, der das nachsingt, sowas, der praktisch digitale Informationen singen kann? Also der halt so in deinen Computer macht und dann ist da ein Programm drin? Ah, das ist eine gute Idee. Das wird für Wetten, das. Ich habe auch immer überlegt, ob man nicht Faxgeräusche nachmachen kann. Also, dass einer einen Telefonhörer piepst und dann kommt ein Fax raus. Verflucht auf der anderen Seite. Oder? Hat aber noch Kinder probiert? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Obwohl in Amerika bestimmt. Das wäre ein Aufruf wert. Wer digital pfeifen kann, soll sich hier bei Johnny. Ja, genau. Wer Faxe pfeifen kann, der soll uns kann sich hier bei Fritz was faxen. Ja. Mit dem Mund, aber. Aber also mundgemalt, mundgefaxt. Wenn man jetzt, sagen wir mal, ins Telefon Faxgeräusche, also Rind pfeifen würde, in die Telefonmuschel, würde das auf der anderen Seite, würde dann ein Fax, da muss man erst so eine Faxkennung pfeifen können, oder? Klar, die gehört dazu, ja. Vorne, ich bin ein Fax, heißt das, ne? Mhm, genau, Und dann spricht bisschen höher. Mit Fax an und dann kann man den Text pfeifen. Genau, man muss halt natürlich auch mithören, ist klar, weil man muss ja das andere Faxgerät hören und wenn das andere Faxgerät sagt, hallo, Antwort. Hey, ich bin auch ein Fax, ja. Dann sagt man, hey, na klasse, dann lass uns doch faxen und dann schickt man erst das Fax. Oder wer Faxe hören kann, das ist doch wahrscheinlich auch hohe Kunst, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Faxe hören, der die praktisch aufmalt. Ja. Man könnte also so menschliche Faxgeräte haben, die ganz am Telefon sitzen und Faxe empfangen. Ja. Oder sich abends, man kommt nach Hause, macht sich einen schönen Tee, setzt die Kopfhörer auf und hört Goethe, westöstlichen Liefern, aber als Fax. Genau. Und dann macht wieder ein schöner Abend. Nach einer halben Stunde geht man ins Bett. Siehst du, da sagen die Leute, dass man irgendwie, ich sag ja, Angst vor Technik ist unbegründet. Finde ich auch. Im Grunde lässt sich das alles vermenschlichen. Ja. Ist ja auch nur ein Mensch, so eine Faxmaschine. Stimmt. Johnny, dann danke ich dir hier sehr für dein hilfreiches, wir bringen 16 Minuten gemeinsam um die Ecke. Ich geh jetzt ins Kino, ich ruf dich dann du bist ins und Kino? Davon, ja. Was guckst du dir an? 7. Ach, 7. Hast du Kids schon gesehen? Nee. Ach, würde mich interessieren, was du davon hältst. Ich hab das nur in Amerika gesehen, da war es insofern ganz gut, als dass man nichts verstanden hat. Aber hier haben sie synchronisiert. Und jetzt haben alle Leute gesagt, das ist ein Scheißfilm, trotzdem ich den ziemlich prima fand. Also man hat, glaube ich, echt wirklich null verstanden, weil die haben immer 10 Leute gleichzeitig irgendwie New York Slang gesprochen. Ich habe so viele Leute gesprochen, die ihn gesehen haben inzwischen und so viel drüber gelesen, dass ich fast den Eindruck habe, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn aber nicht gesehen. Ah, also, ja. Aber so halt, das ist so dokumentarfilmisch gemacht und bla. Und, aber trotzdem und irgendwie so 19-jähriger Bengel hat jetzt Skript geschrieben, da ist schon ein bisschen raff. Und schöne Musik ist Daniel Johnston und Beastie Boys und so. Insofern kann man auch hingehen, Augen zumachen und sich den Film anhören. Ja, oder man digitalisiert ihn und lässt ihn sich vorsummen. Okay. Tschüss, Johnny. Viel Spaß im Kino. Ciao. So, ich blende mich jetzt aus im Spätherbst 1992 aus der Taz-CD-ROM und würde die heutige Sendung vorsichtig eröffnen. Oh, yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Eins muss ich, glaube ich, ganz am Anfang sagen, ist 22:18 Uhr, Tag, trotzdem mit meiner nicht so richtig ist.

So, das war Prinz. Die erste halbe Stunde hört ja mal Mia. Tut mir leid, da nutzt alles Anrufen nichts. Und ihr hört nicht nur Mia, vor allen Dingen auch die Idee, der ja immer wunderbare, seltsame Zusammenschnitte der jeweils letzten Sendung macht. Hören wir uns mal den heutigen von der wieder jeweils letzten Sendung an. Tag, liebe Hörerschaft. Thema der letzten Sendung waren die Beatles und ich gehe mal davon aus, dass ihr genauso viel Lust habt, einen weiteren sinnlosen Beitrag zu diesem Thema zu hören, wie ich Lust habe, einen solchen zu produzieren. Tja, aber der eine oder andere unter euch will vielleicht nichts mehr über die Beatles, aber dafür umso mehr über Kuttner wissen. Ich will mehr wissen! Prima, da es neuerdings bei Berliner Rundfunksendern angesagt ist, Moderatoren zu bespitzeln, um herauszufinden, was sie vor ihren Sendungen tun, hat mich der ORB gebeten, mit einem Mikrofon bewaffnet in Kuttners Villa einzubrechen und mal herauszufinden, was er denn so macht vor der Sprechfunksendung. Ja, also ich werde mich jetzt mal hier reinbewegen. Hoppla. Und lauschen. Und Johnny schlafen noch. Johnny! Ich bin einfach nur müde. Ich deine Sendung dauert ja eigentlich auch nur anderthalb Stunden. Mann, dass sie mal so verflucht an spät anfangen muss. Wie anderthalb Stunden? Anderthalb Stunden, ja, du sagst, es war doppelt, deswegen war es zu drei. Ja, wer hat den erotischeren Bart? Ist da die Frage, die sich Rasiermesserscharf ergibt? Na, nö, nicht eigentlich. Nö, kann ich sagen. Ja gut, ich bin zu jung, aber ansonsten bin ich schon tapfer mitteilen. Also ich versuche ja mal tapfer mitzuhalten. Ja. Weißt du, who cares? Also echt, ich meine, ja, ach Gott. Mensch, jetzt muss ich eigentlich kreischen, oder? Ich hatte echt Essen fertig. Ja, Mann, oh, fein. Da wird gleich wieder ein Anschluss draus. Ach, ja, warum kommt denn immer dahin? Ach so, haha, okay. Ja? Tja, so viel also zum Thema mit Kuttner allein zu Hause. Ah, jetzt scheinen sie zu gehen. Ich bin heute ganz schön durch den Wind. Ich glaube, es wird eine ziemlich beknackte Sendung. Ach, ist wieder soweit, ja? Es wäre eine Woche rum. Geiler Sound, du, oder? Ganz gut, ne? Ja. Du sind ja beide in einem Alter, beide in einer postsexuellen Phase. Na, nicht eigentlich. Nö, kann ich sagen. Nicht? Nö. Kann man denn dann einen Schneemann sexuell attraktiv finden? So, ja? Ja, genau. Johnny, jetzt ja, sind wir aber voll auf den Punkt gekommen. Ist übrigens nicht lustig, ne? Nee. Tja, wer jetzt noch auf eine Schlusspointe wartet, den muss ich leider enttäuschen. Das Leben eines Kultmoderators ist offensichtlich stinknormal und langweilig. Du Penner, wenn du nochmal Kultmoderator sagst, dann hat sich's hier auskassettiert. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Kurzinfo. Um 22.31 Uhr. Zustimmung. Nach der Bundesregierung hat auch die SPD-Bundestagsfraktion einen Einsatz deutscher Soldaten in Bosnien befürwortet. Der Parteivorstand von Bündnis 90 Grüne lehnte dagegen eine Teilnahme der Bundeswehr an internationalen Friedenstruppe ab. Einigung. Die NATO und Russland haben sich auf die Bildung eines Bosnien-Ausschusses verständigt, der die Friedensoperation koordinieren soll. Die Verteidigungsminister der NATO und Russlands vereinbarten dazu regelmäßige Botschaftertreffen. Moskau will 5000 Soldaten nach Bosnien schicken. Unterredung. Der SPD-Vorsitzende Lafontaine und der Chef der PDS-Bundestagsgruppe Gysi haben sich bereits heute in Bonn getroffen. Gysi sagte nach dem einstündigen Gespräch, man habe über den Aufbau Ost, über die PDS und über die Opfer der DDR-Diktatur geredet. CDU, CSU und FDP hatten im Vorfeld das Treffen kritisiert. Proteste. Bei Straßenschlachten zwischen Studenten und der Polizei sind heute im Belgischen Lüttich Dutzende von Menschen verletzt worden. Die Studenten hatten gegen Mittelkürzungen demonstriert. Erlaubnis. Das Kulturministerium in Dänemark hat heute einer in Kopenhagen ansässigen Neonazi-Gruppe die Sendelizenz für einen Radiosender erteilt. Die örtlichen Behörden hatten zuvor vergeblich versucht, die Lizenzgenehmigung zu verhindern. Wetter. In dieser Nacht verbreitet Nebelbildung oder Verdichtung örtlich etwas Sprühregen bei Temperaturen um 0 Grad stellenweise Glätte. Fritz präsentiert die 5. internationale German Tattoo Convention. Die Messe für Körperkunst. I love it. 85 Tattoo-Künstler aus 24 Ländern zeigen ihr Können. H.R. Giger, der Schöpfer von Alien und Species, stellt seine aktuellen Werke vor. Der Leopardman zeigt seinen zu 98% tätowierten Körper. Die 5. internationale German Tattoo Convention. Mit Livebands, Showartisten und Party. Vom 7. bis 10. Dezember von morgens bis nachts im Huxleys Berlin. Präsentiert von Fritz. Left alone. Yeah, people, hear me, people. Do you know what it means? Beatles. Happy Birthday to you. Also, ich möchte jetzt ein Lied bringen, was mich mit den Beatles vermittelt, weil ich darauf in Musik eine 1 gekriegt habe. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarine. So we sailed into the sun. Ach, das war jetzt verspielt. Das Telefon. Ja, ich wollte sagen, ich finde das Thema total scheiße. Beatles finde ich zum Kotzen. Hey, hi, ist Kai. Ich denke, dass sowieso U2 die beste Band ist. Beatles-Tag ist ja ganz nett, aber ihr solltet aufhören, irgendwelche beschissenen Coverversionen zu spielen, die sowieso nur Ossis hören wollen. Außerdem solltet ihr endlich mal Tex-Man spielen. Ja, hi. Ich bin wieder Topf und ich wollte euch nur mal alles so vorlesen, was ich in so einem alten Ost-Lexikon gefunden habe über die Beatles. Die Beatles waren die erste Beat-Gruppe, die durch kapitalistische Manipulation weltbekannt wurden. Ihr virtuose Spiel verhalf dem Gitarrenbeat zum Durchbruch. Mit ihrem äußeren Auftreten, in Klammern Pilzköpfe, wollten sie gegenüber bürgerlichen Verhältnissen in England protestieren. In ihrem späteren Engagement unterlagen sie mehr und mehr der kapitalistischen Vergnügungsindustrie. Okay. Ja, hallo, hier ist mal wieder der Nikolai und ich wollte nur sagen, dass ich leider zu den Beatles eigentlich nur sehr wenig Bezug habe, aufgrund meines doch sehr jungen Alters. Es ist eigentlich nur so, dass das Einzige, was ich mit Beatles verbinde, meine Mutter ist. Es kommt daher, dass sie eigentlich irgendwie doch so zur Beatles-Zeit wohl sehr dafür geschwärmt hat. Und eigentlich sie nur der Beatles-Fan der Familie ist. Ja, außerdem machen YouTube verdammt kämpferisch. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich wollte nur sagen, dass ich eine Beschreibung der Beatles in dem Rechtschreibduden von 1986 finden konnte. Da steht zum Beispiel unter Beatle aus dem Englischen Name der Mitglieder einer Liverpooler Popmusikgruppe. Veraltend für Jugendlicher mit langen Haaren. Ja, also zum Beatles, ja, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen jünger, also wenn das in Radio oder so kommt, also ich finde die Musik eigentlich ganz toll. Aber nicht so, dass ich mir CDs massenweise kaufe oder Platten dann für meinen Ellies auflege. Aber wenn es im Radio kommt, ist es eigentlich ganz schön so. Zwischendurch bei YouTube hat man zum Beispiel mindestens bei Live-Konzerten noch die Musik verstanden. Hallo, ich wollte meine Meinung loswerden. Und zwar zu den Coverversionen von den Beatles. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Leute das finden, aber ich finde es echt kotzen, um es mal so auszudrücken. Ich weiß nicht, die gute Musik, die die Beatles gemacht haben, wird durch den ganzen Scheiß irgendwie total verunstaltet. Es ergibt nämlich erst gar keinen Sinn, was die da spielen. Ja, jetzt noch eine deutsche Coverversion von Help. Hilfe! Ich brauche jemanden! Hilfe! Nicht nur irgendjemanden! Hilfe! Du weißt, ich brauche jemanden! Ja, ich hätte nur gern mal die andere Nummer, von wie man in die Sendung halt kommt. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Die 5 genialsten Männer unseres Jahrhunderts sind John Lennon, Mick Jagger, Neil Young, Jimi Hendrix und Jürgen Kuttner. Vielen Dank, I'll do my very best, kann ich an der Stelle noch nur sagen. Nachträge zur letzten Sendung gesammelt vom halbautomatischen Anrufbeantworter, der dann gleich auch in der heutigen Sendung wieder seine Arbeit aufnehmen wird. Wir wollen doch erst noch mal schnell klarstellen, in welcher Sendung wir uns überhaupt befinden. Yes, that is the sound created by Fritz. Kommt mir verflucht bekannt vor. Bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Dann werde ich vielleicht noch meine Telefonnummer sagen. Potsdam 74 81 110. Hat noch keinen Sinn, sofort anzurufen. Erstmal kommt Daniel Johnston zum Atemholen und dann kommt die Themenansage. Und danach können wir dann endlich, ich halte es kaum noch aus, telefonieren. Daniel Johnston. Der muss bis zum Ende rödeln, finde ich. Im Reigen der eher disziplinierten Sprechfunkhörerschaft hier zwei undisziplinierte. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Hi, ich bin Nadja. Hi, Nadja, Baby. Was treibt dich denn dazu, völlig unaufgefordert jetzt schon anzurufen, ohne ein Thema überhaupt zu wissen? Weil ich die Adresse wissen will, zufällig, ob du die noch hast. Du hast vor zwei Wochen oder so irgendwann mal die Tokotronic-Ahne-Platte da in irgendeiner Zeitschrift die Adresse vorgelesen. Oh, habe ich jetzt nicht mehr. Mühsamstraße. Und den Namen, weißt du das noch? Morisse. Hm? Morisse. Warte mal. Morisse, Jens Morisse, glaube ich. Mühsamstraße. Aber die ist, ich meine, die ist, ich weiß nicht, wie lang die Mühsamstraße ist. Wäre jetzt vielleicht doch herb, die abzulaufen. Hm. Na gut, ich werde mal schauen. Mensch, vielleicht hört Herr Morisse zu. Dann könnt er hier nochmal anrufen und ein bisschen Background-Information dazu. Das wäre nett. Verbreiten. Ansonsten werde ich die in der nächsten Sendung wieder mitbringen und wieder spielen und nochmal die Adresse durchsagen. Okay, danke. Okay, zack, das war ein Service. Hier wollen wir nochmal den, jetzt, kaum wird telefoniert, rufen Sie gleich alle an. Kinder, Kinder, Kinder, ihr seid alle undiszipliniert, aber hier war noch ein zweiter richtig voll undisziplinierter. Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Ich bin Ralf. Ralf? Ja. Disziplin ist deine Stärke nicht? Bitte? Disziplin ist deine Stärke nicht. Warum? Na, weil du anrufst, ohne dass du überhaupt weißt, warum du anrufst und ohne dass ich ein Thema genannt habe. Ja, ne, wisst ihr, ich habe eine Frage. Und zwar, du hast vorhin von Prinz ein Lied gespielt. Ich hab vorhin von Prinz ein Lied gespielt? Ja. Ey, der Prinz, den ich gespielt habe, der hieß Roy Black. Ja? Ja, auch. Und der singt die anderen alle an die Wand. Ansonsten habe ich, glaube ich, kein Lied von Prinzen gespielt. Gut. Bist du jetzt traurig? Ja, du kannst doll. Warum? Ey, Jörg, wie alt bist denn du? Hä? Wie alt bist denn du? 25. 25, da darf man noch Prinzen hören? Ja. Nee, ja? Nicht die Prinzen, das hast du jetzt total falsch verstanden. Den Prinz. Den Prinz? Prinz. Da darf man auch nicht der Prinz sagen. Vom Prinzen. Sometimes it snows in April. Ja. Ja, genau so. Genau. Teil einfach. Ey, sag's einfach nochmal. Sag's mal nochmal. Was? Sag's mal nochmal, was er gesungen hat. Sometimes it snows in April. Genau so heißt der Song. Echt jetzt, ja? Ja. Echt? Mhm. Und übrigens, it's rains in Berlin, und ich fahre ohne Scheibenwischer. Das ist total blöd. Ich sehe ja kaum was. Ja, und dann kein Beifahrer im Auto, das ist hart, wa? Aber ich habe ja dich dabei. Du fahr schön langsam. Alles klar. Ja, Mensch, hast du nicht die Angst, wenn du die Sprechfunktion, dass die Scheiben beschlagen? Alles klar. Alles klar, ist gut. Vielen Dank für die Antwort. Abend, jo. Okay, dir auch. Tschüss. So, jetzt kommen wir langsam mal zum Thema. Hier den Rest der undisziplinierter Masse, mit dem rede ich jetzt noch nicht. Ich wollte nur mal kurz sehen, wie Leute so strukturiert sind, die einfach so anrufen, ohne dass sie aufgefordert sind. Aber die hatten Fragen. Das ist ja redlich. Die Überschrift heute lautet Nachdenklichkeit. Meine Aufgabe, der ich mich da verpflichtet Psychogramm der Hörerschaft zu erstellen, von der ja böse Zungen behaupten, dass die Geistelandschaft der Hörerschaft zunehmend von Verödung, Versteppung, Verwüstung bedroht sei. Ich hoffe, wir können gemeinsam böse Zungen abschneiden in dieser Sendung. Meine Frage an euch lautet, wann wart ihr denn eigentlich das letzte Mal nachdenklich? Wann habt ihr das letzte Mal nachgedacht? Und nicht nur wann, sondern auch warum? Thank you. PJ Harvey von ihrem Debütalbum. Hey, PJ is in town. Nächste Woche, Mittwoch. Konzert ist ausverkauft. Pech ab, Babys. Muss man nämlich unbedingt in den Logik. Jetzt können wir, glaube ich, los telefonieren. Ich sag die Nummer nochmal. Lass es sagen. Wenn Sie glauben, der ist nicht ungerecht. Der Trailer hier, der ist nämlich genau von der Polizeidurchsage, die den Dagobert, den netten Dagobert fassen wollten. Und jetzt machen sie dem nochmal Prozess, weil der Staatsanwalt findet, dass er nicht lange genug sitzen soll. Wenn fies. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, der Trailer lief da also, im Telefon war der zu hören. Daraufhin haben dann lauter Dagobert-Denunzianten hier im Sprechfunk angerufen und wurden von mir kräftig abgebürstet. Tag, wer bist denn du da? Ja, Matthias hier. Matthias, deine Stimme zeichnet sich nicht gerade durch Nachdenklichkeit aus. Ja, das glaubst du. Ja, das glaube ich. Und deine Aufgabe ist es jetzt, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Wann hast du denn das letzte Mal richtig nachgedacht? Das letzte Mal richtig konkret. Sei ganz ehrlich, also auch wenn sei lieber ehrlicher als eifrig. Auch wenn es, sagen wir mal, 2 Jahre zurücklegen sollte und muted, ernsthaftet, wirklich das wichtige Nachdenken war, wäre mir das lieber, als wenn du sagst, vor 3 Wochen. Na, nehmen wir ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Von einem halben Jahr hast du zum letzten Mal richtig nachgedacht. Ja, richtig ernsthaft. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Hab mir das Ganze mal ein bisschen extrem durchgelesen. Matthias, wie alt bist du? 24. Was heißt extrem durchlesen? Naja, ich habe mir die richtig alte Schrift vorgenommen. Eine richtig alte Bibel. Du meinst das Alte Testament, oder? Ja, das auch. Und bin drauf gekommen, also gekommen bin ich bis zu Sodom und Gomorra. Ja. Und im Endeffekt kam mir der Welche Seite wartet dann ungefähr? Welche Seite wartet dann ungefähr? Ach, frag nicht solche Scherze. Hast du richtig vorne angefangen? Richtig vorne, ja. Ja? Ja, mit der ganzen Ahnengeschichte, wo der Sohn den Vater zeugt und all solche Sachen. Ja. Das zieht sich ein bisschen hin, ne? Ein bisschen, ja. Ja, das liest sich wie die Schiffsladung bei Homer. Da gibt es auch so endlos Passagen, was sie alle mitgenommen haben. Ja. Na, die Frage für mich war im Endeffekt, warum so viele Leute an Gott glauben, wenn Gott doch im Prinzip so ziemlich der größte Massenmörder aller Zeiten war. Wieso war Gott der größte Massenmörder aller Zeiten? Na, wenn du die Geschichte von Sodom nimmst, ja. Er hat sich Abraham genommen, hat ihm gesagt, geh runter nach Sodom und finde einen Menschen, der an mich glaubt und der meine Gesetze befolgt. Hm. Und Abraham ist runtergegangen, hat seinen Sohn getroffen und in dieser ganzen Stadt war praktisch Sittlosigkeit und ähnliche Sachen, Gewalt an der Tagesordnung. Und Abraham versucht, ihn immer mehr hochzuhandeln. Wenn er immer weniger Leute findet, die irgendwie an Gottes Gesetze glauben, dann sollte Gott diese Stadt Sodom verschonen. Und Adam hat nicht einen einzigen Menschen getroffen. Ja, hat Gott doch aber. Er meinte ein Haus und vor dem Haus standen eine ganze Menge Leute und er hat trotzdem keinen gefunden. Von diesen paar Leuten, die vor seinem Haus standen, also es wurde überhaupt nicht die ganze Stadt geprüft, sondern nur die Leute, die Abraham getroffen hat. Und daraufhin hat Gott die Stadt vernichtet. Ja, du siehst, damals waren schon die Meinungsumfragen gewesen. Das war eher eine repräsentative Meinungsumfrage und nach der hat sich dann Gott entsprechend verhalten, wie es heute in der Politik passiert. Also so fern ist es doch ja nicht. Ja, das mag sein, aber Gott hat aufgrund dieser einen Tatsache, dass Abraham keinen gefunden hat, der seine Gesetze befolgt hat, hat er eine ganze Stadt vernichtet. Vielleicht war das sowieso nur ein Trick von Gott. Gott wird ja gewusst haben, ob da einer ist. Und wusste wahrscheinlich, dass da keiner ist. Das halte ich für ein Gerücht. Ja. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es Gott gibt. Ja, dann brauchst du ihm aber auch nicht vorwerfen, dass er Sodom vernichtet hat. Nein, aber die Frage ist doch, wenn. Naja, wenn es Gott gäbe. Solche Sachen stehen, wenn's, warum glaubt der Mensch dann daran? An einen jemand, der Leute aus dem Paradies verstößt, weil sie ein Gesetz verletzt haben, weil er Menschen tötet, einfach nur, weil sie seinen Gesetzen nicht folgen? Vielleicht will er, dass es ordentlich zugeht unten auf der Erde. Viel Erfolg hat er bisher noch nicht gehabt. Ja, das stimmt. Ja? Aber andererseits muss man doch Gott auch verstehen. Man wird doch natürlich total unglaubwürdig, wenn dann keiner an ihn glaubt. Naja gut, aber ob das nur als die Variante ist, das mit Gewalt durchzusetzen, dass man an ihn glaubt. Ich meine, das heißt doch, Gott ist ein gütiger Gott. Also ja. Ein gütiges Wesen. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass es Gott schwer hatte, als es noch kein Fernsehen gab. Ja, das mag sein. Ja, die Menschen von seiner Existenz zu überzeugen. Das ist richtig. Viele Leute sind ja nicht davon überzeugt, dass es ihn gibt. Ja, und nur gibt es Fernsehen. Und jetzt wisst ihr, dann findet er einen Schalter nicht. Naja, aber das bringt uns doch nicht weiter in der Frage. Warum die Leute an so einen solchen Gott glauben. Im Namen Gottes sind 1000 Menschen hingerichtet worden. Hast du eine Antwort darauf gefunden? In deiner Nachdenklichkeit? Noch nicht. Also ich habe jetzt angefangen, den Koran zu lesen, aber die Geschichte ist ziemlich ähnlich. Weil der Koran geschrieben wurde nach der Bibel und nach dem jüdischen Glauben. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn du den Koran liest? Da setzt du dich dann zu Hause einfach hin, schlägst auf und guckst mal nach, was die da so geschrieben haben. Nein, den Koran lese ich mir durch, wenn ich mal Zeit habe. Entweder zu Hause oder in der S-Bahn, wenn ich zum Training fahre oder sonst irgendwann. Was trainierst du denn? Volleyball. Ach. Ja. Ja, und hilft einem da so Bibel- und Koranlektüre? Eigentlich zum Training eher weniger, es sei denn, man sieht die ganze Sache dann doch ein bisschen gelassener. Und mit welchen Absichten liest du denn so Bibel und Koran? Eigentlich eher, um rauszufinden, dass es Schwindelei ist? Oder? Ja, eigentlich, um herauszukriegen, woran die Leute glauben. Ja. Und warum sie daran glauben. Meinst du denn, dass die erst angefangen haben, an Gott zu glauben, als es die Bibel gab? Oder dass die alle, sagen wir mal, im Buchladen gehen? Na, sagen wir es mal so. An Gott, also an diese eine Person, an dieses Wesen wahrscheinlich nicht. Tatsache ist doch, dass sie sich für Sachen, die sie sich nicht erklären konnten, was ausgedacht haben und da kam dann Gott ins Spiel. Das war dann halt ein Wesen, das das alles erschaffen hat und das das alles darbringt und das war Gott, weil die Wissenschaft halt noch nicht so weit war. Im Nachhinein ist ja dann immer weiter geklärt worden, dass viele Sachen gar nicht Gott gegeben sind, sondern einfach physikalisch und chemikalisch erklärbar sind. Ja, im Grunde hast du doch jetzt aber dann mit Hilfe deines Nachdenkens doch eine Erklärung dafür gefunden, warum Leute an Gott glauben, oder nicht? Auch wenn sie dir vielleicht nicht passt. Ja, das mag sein, ja. Ja, und wenn du jetzt Bibel und Koran liest, passiert da noch was anderes bei dir, außer, sagen wir mal, da den Schwindlern auf die Schliche zu kommen? Also macht das doch Spaß? Ja, es sind interessante Geschichten drin, ja. Und hast du für dich auch was draus gelernt? Eigentlich aus den Texten her weniger, weil ja doch vieles darauf gerichtet ist, diese eine Person zu verehren. Ob das nur Gott oder Allah ist, ist ja nur egal, aber es gibt doch viele Sachen, die Beschränkungen sind. Wenn du jetzt den Koran liest, der in vielerlei Hinsicht das Wesen und die Natur der Frau zum Beispiel beschränkt. Die können halt nicht so sein, wie sie wollen. Sie müssen sich halt nach diesen Gesetzen richten. Ne? Das ist nicht in Ordnung. Ja, da liest es sich dann in so einem Passagen eher wie ein bürgerliches Gesetzbuch. Ja, das ja auch ziemlich veraltet ist. Ja, aber dann gibt es doch daneben immer noch Passagen, die doch zumindest erstmal interessant scheinen oder vielleicht, sagen wir mal, so richtig poetisch sind, wo man traurig werden kann oder eben auch in anderer Art und Weise nachdenklich, oder nicht? Ja, das ist richtig. Also sind viele Sachen passiert, die wahrscheinlich auch historisch belegbar sind, die wirklich interessant sind. Also du liest es aber doch eher mit einem nüchternen Blick und bist immer auf der Hut, dich möglicherweise in den Texten nicht zu verlieren. Ja. Ja, na dann pass weiterhin schön auf. Sag mal, Kuttner? Ja? Noch eine Frage. Ein Kumpel von mir hat heute bei euch reingehört. Du hast demnächst eine Lesung? Ja. Sagte er, ja. Wir haben nicht mitgekriegt, wann, weil wir gerade durch den Tunnel gefahren sind. Was ist morgen? Mittwoch. Und morgen. Wo? Buchhandlung Chaiselong, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die ist. Na, die finde ich schon. Ja, ansonsten Fritze, das kommt dann vielleicht nochmal. Ja? Okay, ich danke dir. Okay, tschüss. Ciao. So, dann versuchen wir noch einen nachdenklichen jungen Menschen zu finden. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Susanne. Tag, Susanne. Wo du gerade das Thema hast, da brauche ich mal einen Rat von dir. Ach Gott. Na, da bin ich ja heute ja nicht in der Verfassung, Räte zu geben. Ja, wie erklärt man einen Christ, der fest dran glaubt und der aufgrund von Eigenschaften, die man selber besitzt, sich also wahnsinnig toll findet und denkt, also so eine Eigenschaft, die kann eigentlich nur ein Christ haben. Kann man dem erklären, dass man, also erstmal, wie die Menschheit entstanden ist und warum man selber nicht dran glaubt? Also zum Beispiel, ich hatte vor ein paar Wochen mal bei dir angerufen mit dem Afrikaner. Ja. Und wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Und er hat halt so, er findet mich wahnsinnig witzig und durch meine, so ein bisschen soziale Einstellung, meine ganzen Ideale, ist er nur der Meinung, dass ich eigentlich Christin sein müsste. So, nur habe ich versuche ich ihm immer irgendwie klarzumachen, dass ich nicht an Gott glaube und nicht an Gott glauben will. Und hat er mich dann gefragt, wie ist denn nur die Menschheit entstanden? Ja, jetzt werde ich hier wahrscheinlich keine anthropologischen Erklärungen geben können. Darüber kann man ja sicher diskutieren, darüber gibt es irgendwie Bücher und wissenschaftliche Erkenntnisse, die man darlegen kann, die aber wahrscheinlich dann eingefleischte Christen in aller Regel nicht überzeugen. Das ist vielleicht auch ja nicht so sehr die interessante Frage, sondern die interessante Frage ist ja eher, warum du keine Christin bist. Ja, bei mir ist es mit Erziehung, schätze ich mal. So. Und ich meine zum Beispiel... Erziehung ist ja bloß eine Überschrift. Erziehung kann ja irgendwie alles sein. Nee, warte mal, pass mal auf. Ich bin doof, ist Erziehung. Zum Beispiel, meine Schwester, die hat ja ungefähr eigentlich genau die gleiche Erziehung durchgemacht wie ich. Die hat zum Beispiel jetzt angefangen, an Gott zu glauben. Ja, so, aber du musst doch für dich selber wissen, warum du nicht an Gott glaubst oder nicht an Gott glauben willst. Weil es Gott nicht geben kann, weil so viele Dinge passieren, die damit nicht übereinstimmen, dass es ihn geben kann. Für mich jetzt. Das ist für dich das Entscheidende dabei. Naja, zum Beispiel die vielen Kriege oder so. Und wenn es Gott den wirklich, also wenn es wirklich gibt, warum geschehen dann so viele Dinge? Und dann warum gibt es so viele Götter und nicht nur einen einzigen? Es gibt ja verschiedene Erklärungen, also verschiedene, sagen wir mal, Ansätze, nicht an Gott zu glauben. Der hat einen berühmten Mathematiker, der hat eine wunderbare Abhandlung geschrieben, die er Napoleon gewidmet hat. Und Napoleon hat ihn gefragt, in diesem ganzen Text kommt ja Gott überhaupt nicht vor. Oder sagt er, Sir, dieser Hypothese bedarf ich nicht. Das ist doch auch gut. Der konnte sich die Welt erklären, ohne Gott bemühen zu müssen. Naja. Vielleicht auch ein Ansatz. Also das wäre, glaube ich, eher meine Einstellung zu Gott. Aber ich kann dir jetzt nicht erklären, warum du nicht an Gott glaubst. Nein, aber zum Beispiel, warum ich nicht an Gott glaube, das habe ich ihm erklärt, aber trotzdem hat er nicht gefragt, wie denn dann die Menschheit entstanden ist, wo die Welt herkommt. Ja, aber da kann ich ja jetzt nicht Schule nachholen. Naja, klar, das kann ich halt eben auch nicht. Und dann kommt ja noch das Problem. Doch, Schule müsstest du selber für dich nachholen. Den Anspruch solltest du haben. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht Schule für dich nachholen kann. Für mich brauche ich die Schule nicht nachholen. Ich habe selber das Verständnis, wie das entstanden ist. Aber nur mal erklär das mal auf Englisch und jemanden, wo du nicht mal weißt, wie seine Grundvoraussetzungen sind. Ja. Ich meine, ich habe ihn gefragt, der ist so 14 Jahre lang zur Schule gegangen. Aber aber nochmal zurück zu der Nachdenklichkeit. Und zwar durch meine Schwester, die fängt jetzt an, Gott anzuglauben und die ist durch mich dahin gekommen. Und da kommt natürlich für mich die Überlegung, ich meine, die hat genau die gleiche Erziehung wie ich, warum sie dann unbedingt anfängt damit. Ja, da sieht man, dass es vielleicht nicht alles an der Erziehung liegt, sondern dass es immer noch genug Handlungsspielraum für einen selbst gibt und Entscheidungsmöglichkeiten. Naja, klar. Ja, und dann... Und hast du deine Schwester mal gefragt, warum sie anfängt, an Gott zu glauben? Naja, das ist eine Gruppe, also die wurde, das ist eine Religion, die wurde viele Menschen sehen es als Sekte an. So, und wir sind, also ich habe angefangen damit, die haben erstmal nur Englischclub gemacht und so. Und dann sind wir da immer hingegangen und also war immer so, dass die Religion raushalten hieß es immer. Und haben sie eigentlich auch gemacht. Und da sind ein paar Fragen aufgetaucht zu ihrer Religion und haben sie uns dann eingeladen, am Nachmittag so ein bisschen Religionsstunde zu machen. Da sind wir dann halt zusammen hingegangen. Also ich musste meine Schwester erst wahnsinnig drängen, dass sie dann mit zum Englischclub kommt, damit sie ihre Englischkenntnisse aufbessert. Und dann ist sie dann mitgekommen und dann die Religionsunterricht so ungefähr. Und für mich war das alles, also ich habe das gleich als Nonsens abgetan und für mich, hat das irgendwie nicht gezogen. Aber meine Schwester ist dabei geblieben und mit der Zeit hat sie immer fester dran geglaubt. Und sie glaubt daran, weil, also meine Schwester ist irgendwo ist viel labiler als ich. Das ist aber... Das ist so bei uns, also die sind ziemlich... Also, ja, das klingt ja jetzt aber wie wenn es eine schleichende Vergiftung wäre, die deine Schwester ereilt. Nein, aber ich meine, das ist, warum Menschen an Gott glauben, das ist irgendwo, das ist deshalb, um sich... Naja, man identifiziert sich mit was Höherem und dadurch rückt man selber ein bisschen mit höher. Und dann hat man in der Religion, hat man die ganze Gemeinschaft, die man da spürt und wenn man das zu Hause halt nicht bekommt, dann sucht man es woanders und da bekommt es. Ja, jetzt hast du vielleicht eine entzutet, auch eine sehr äußere und abstrakte Erklärung für deine Schwester geliefert. Kannst du dich dann mit deiner Schwester darüber unterhalten? Ja, das macht er ziemlich viel. Und das ist. Und du versuchst sie immer bloß zu überzeugen, dass es Quatsch ist, was sie da macht, oder? Nein, ich versuche eigentlich sie zu verstehen. Und manche kriege ich dann, also es ist für mich ziemlich schwer. Weil zum Beispiel, also ich stehe total zwischen den Fronten von meinen Eltern. Zwischen Gott und deinen Eltern. Nein, versuche ich meine Schwester zu rechtfertigen mit ihren Ansichten. Und wenn ich vor meiner Schwester versuche, ich irgendwo auch meine Eltern zu rechtfertigen, dass sie sich gegenseitig verstehen. So, und ich versuche meine Eltern zu verstehen und meine Schwester zu verstehen. Und dazwischen dann irgendwie noch, naja, sich irgendwie durchzufinden. Und für mich ist ja dann auch immer ein bisschen das Problem. Ich meine, dadurch, weil sie dahin geht, ergeben sich wahnsinnig viele Konflikte in der Familie. So, und ich bin schuld daran. Wieso, weil deine Eltern eingefleischte Atheisten sind? Ja, die sind, naja, deshalb ja. Ungläubige? Ja. Und naja, dann auch ein Stückchen. Die mit einem Kreuzzug überzogen werden müssten. Naja, naja, mein Vater, der war ja mal religiös, aber ist ja dann, also als er klein war. Naja, und dann, ich meine, die sind ja auch schon so tolerant, dass sie sie mit herkommen lassen, die Leute da. Dass sie so bei uns mit sind. Und dann haben die auch schon Gespräche geführt, aber das zieht alles nicht. Die verstehen einfach meine Schwester nicht. Und da ist meine Mutter, die ist auch noch ein bisschen toleranter. Aber dadurch, weil man sie jetzt schon. Dass sie da eintreten will, kommt und so, naja, wird das Ganze immer extremer und mein Vater ist total intolerant, der tut sie dann als sonst irgendwas ab und ich stehe dann immer da, ey, ich weiß nicht, könnte ich sonst was machen mit dir, weil er immer so intolerant ist. Naja, und dann versuche ich halt irgendwie immer so Pflichten zu sehen. So, und jetzt mit meiner Schwester redet wahnsinnig viel mit mir darüber und über ganzen Probleme, die sie hat. Und da ergibt sich dann für mich wieder, also die nachdenkliche Situation. Ja, scheiße, sie redet mit mir über ihre Probleme, sagt sie mir, aber erzählt es ja keinem weiter. Zum Teil bei manchen Dingen. Und ich stehe dann nur da, naja, gut, und mit wem soll ich über meine Probleme reden? So. Versuch's doch mal mit deiner Schwester. Ja, dann mache ich zum Teil ja auch. Aber jetzt, zum Beispiel, sie redet mit Äußeren darüber, zum Beispiel jetzt mit der Religion, da hat sie halt Leute gefunden, mit denen kann sie über alles reden. Aber sie hat mir ja nur gesagt, darüber darfst du nicht reden. Und da kann ich nicht einfach, also man hat irgendwo den Drang, mit Unbeteiligten zu reden. Ich meine, wenn ich das jetzt in der Familie mache, die kennen die Probleme und da hat man ja immer irgendwo nur diese eine Ansicht, aber man möchte irgendwo auch was, eine neutrale Ansicht dazu hören oder sich einfach nur mit Menschen unterhalten, die es halt nicht unmittelbar betrifft. Ja, aber hast du da nicht Freunde, mit denen du dann darüber reden kannst? Nee, außerdem habe ich ja versprochen, dass ich damit nicht drüber rede. Also ist was anderes. Also nicht das, was ich jetzt gesagt habe. Also das hat nichts mit der Religiosität zu tun, sondern mit Problemen hier zu Hause. So. Und dann zum Beispiel denke ich jetzt weiter nach über unsere Familie an sich. Und da ist bei uns, also ich sage mal, es ist eine revolutionäre Situation. Mein Vater kann nicht mehr so und wir wollen nicht mehr so weiterleben wie bisher. Das ist jetzt doch versteckter Leninismus, der da bei dir durchkommt. Ja. Naja, und dann versucht man halt irgendwo Lösungsansätze zu finden. Und überlegt, ob man putschen sollte. Ja, genau so. Ja? Habe ich schon oft genug überlegt, aber es klappt immer. Das ist der rechte Zeitpunkt für eine Novemberrevolution. Ja. Also noch ein paar Tage. Naja, ich meine, der Revolution, wir haben es schon oft versucht zu starten, da irgendwie mal wo einzugreifen, aber es geht alles. Ja, was würdet ihr denn verändern in eurer Familie, wenn ihr jetzt die Macht ergriffen hättet? Erstmal freie Wahlen abschaffen. Mehr Toleranz. Ja, Pressefreiheit vorbei. Und dann Gleichberechtigung in allen Punkten. Also, dass zum Beispiel die Männer auch im Haushalt helfen müssen. Wie viele Männer sind denn da außer dem Vater? Naja, es kommt ganz drauf an. Wenn alle da sind, sind es 3 Männer und 3 Frauen. Aber mein großer Bruder ist ausgezogen und meine große Schwester auch schon. So, dass es jetzt 3 Männer und 3 Frauen noch sind. Ja, und da könnt ihr euch als Frauen könnt ihr euch nicht durchsetzen gegen die Männerbagage. Ja. Na, gegen meine Geschwister kann ich mich schon noch vorstellen. Ja, aber du musst vielleicht mal versuchen, erstmal die Mutter zu agitieren noch. Ja, das machen wir die ganze Zeit. Mutter, du hast deinen Mann falsch erzogen. Das kriegst du von uns ziemlich oft zu hören. Ja, das ist aber ein Satz, der wahrscheinlich beim 15. Mal auch ein bisschen ausgebufft und abgelascht ist. Naja, ich meine, wir versuchen dir schon irgendwie auf den Grund zu gehen. Und dann ist ja auch irgendwo der Punkt erreicht, da kann man halt nichts mehr ändern. Ja. Weil es so festgefahren ist. Zum Beispiel hatten wir mal, also wir hatten meine Mutter, meine Geschwister und ich, wir hatten uns mal unterhalten über sämtliche Probleme, die wir so haben, also auch über unseren Vater so. Und da haben wir so überlegt, hey, wenn er jetzt hinter der Tür stehen würde und zuhört. Naja, da haben wir so weitergequatscht, auch wird schon nicht, und dann stand da aber wirklich hinter der Tür und hat zugehört. Und da kamen wirklich Punkte auf den Tisch, die ziemlich extrem sind. Und da denkt man da ja, also danach hat meine Schwester und so ziemlich, also gab es noch ein kompakteres Gespräch mit ihm über die Probleme, die sie wirklich schon seit Jahren beschäftigt. So, und dann hofft man nur, jetzt wird sich was ändern, aber war auch nicht gewesen. Und in der Beziehung, naja, das ist total, das ist wirklich... Ja, aber da reicht wahrscheinlich so ein Gespräch nicht. Naja, sicher reicht ja nicht ein Gespräch, aber wir haben schon oft genug versucht. Ich meine, er versucht es mit Gesprächen. Und er versucht es irgendwie, ich meine, der, also er bewahrten sie nicht, geht zornig so. Und es könnte mich immer, er regt sich also über Dinge, die total extrem sind. Da passiert überhaupt nichts. Aber dann kommt dann irgendwann mal der Punkt, dann fliegen dann die Teller durch die Gegend oder sonst irgendwas. Und an dem Punkt, dann, aha, da flippt man dann halt aus und kann es da nicht mal benehmen. Du bist schlimmer als ein kleines Kind und solche Dinge. Da, möchte man dann direkt selber jähzornig werden. Ja. Naja, jetzt und rettet sich dann aber doch nur in Nachdenklichkeit. Naja, so. Naja, aber jetzt zum Beispiel, ich war Anfang des Jahres, war ich wahnsinnig nachdenklich und da war es halt bloß eine Nachdenklichkeit. Es hat schon fast in Resignation geendet und hat eigentlich also irgendwo halt keinen Ausweg daraus gesehen. So, und in der letzten Zeit bin ich eigentlich auch so gut wie nur noch nachdenklich, aber da ist dann immer, dass man sich selber Lösungsansätze schafft und dann versucht, die auch selber so für sich auch irgendwo schöne Dinge zu finden. Ich meine, dadurch das Problem mit meinem Vater, das ist, indem ich halt nicht so oft zu Hause bin, habe ich meine Ruhe, dann ist er selber auch bloß noch nur abends da, meistens. Und heute war er mal den ganzen Tag und dann haben wir gleich geschimpft, hey, wenn der schon mal da ist, ja. Ja, vielleicht kann man Konflikte möglicherweise auch dadurch lösen, dass man sie ja nicht erst entstehen lässt und sich aus dem Wege geht. Ja. Friedliche Koexistenz. Ja, ungefähr. Bei strikter Grenzsicherung. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Ja, okay. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hey. Hallo? Ja? Ja, hallo Jürgen. Ich darf dich Jürgen nennen, oder? Ja, wer bist denn du? Ich bin der Nils. Ich darf dich Nils nennen. Ja, du, natürlich. Schön, Nils. Kennst du die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Oh, da müsste ich mal kurz nachdenken. Da müsste ich nachdenken, ja, nee. Na, denk mal nach. Kennst du die Vorwahl von Potsdam? Dann machen wir gemeinsam. Natürlich kenne ich die Vorwahl. 0331. Das ist die Vorwahl von Potsdam. Brav nachgedacht. Und der halbautomatische Anrufbeantworter hat die Nummer 721. 721? Ich darf das mal wiederholen. 732. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Der nimmt Anrufe entgegen für Leute, die hier nicht durchkommen und aber etwas zum Thema Nachdenklichkeit sagen wollen. Vielleicht in kurzen Sätzen schildern, warum und wann sie das letzte Mal nachdenklich waren. Und der Nils wird jetzt nochmal so nett sein. Nils ist nämlich relativ leicht zu dressieren. Das war ein Akt, der kaum 30 Sekunden in Anspruch genommen hat. Die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. 0331723932. Falsch, 721 3932. Entschuldigung, das war mein Fehler, ich habe falsch notiert. Ja. Der Markus hat das falsch aufgeschrieben. 721 3932. Das heißt aber 721 3932. Das muss ich ja auch akustisch einbrennen in die Festplatte. Nun ja gut, das kann man durchgehen lassen. Dann wollen wir das nochmal versuchen. Na, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben es inzwischen dann drauf. Dann wollen wir mit Nils, mach mal schön. Ja. Das ist, glaube ich, 721 3932, der halbautomatische Anrufbeantworter. Genau. So, Nils. Worum es ging? Ja, ich denke eigentlich nicht immer nach. Worum also es ging? Die Frage war, wann du das letzte Mal nachdenklich warst. Ich bin zurzeit nachdenklich. Du bist zurzeit nachdenklich? Ich bin zurzeit nachdenklich. Was bringt dich dazu, zurzeit nachdenklich zu sein? Euer Sender. Also der Sender Radio Fritz bringt mich zurzeit dazu, nachdenklich zu sein. Aha. Kannst du das vielleicht ein bisschen präziser machen? Ich kann das noch präziser artikulieren. Ich nehme an, du wirst den Sender ja nicht 24 Stunden am Tag hören, trotzdem dieser Sender 24 Stunden am Tag sendet. Ja, nee, dazu bin ich nicht in der Lage, weil dann müsste ich ja zwischendurch schlafen. Siehst du, also ist wahrscheinlich auch nur eine partielle Nachdenklichkeit deinerseits, was den Sender betrifft. Eine partielle Nachdenklichkeit in der Form, dass ich auch Student bin und... Oh toll, was studierst du denn? Bitte was? Was studierst du? Ich studiere Stadt- und Regionalplanung. Aha, und jetzt verhältst du dich als Stadt- und Regionalplaner nachdenklich zu Fritz. Ich bin nachdenklich zum Thema Fritz und zum Thema Kuttner. Schön, was wollen wir zuerst rannehmen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mit Fritz an. Fangen wir mit Fritz an, was macht dich da nachdenklich? Ja, nachdenklich macht mich die Kombination eigentlich. Und zwar, also Fritz ist eigentlich, meine ich, ein guter Sender, gefällt mir sehr gut. Also ihr habt auch ab und zu sehr gute Musik. Das findet man eigentlich selten im Radio. Vielen Dank. Das Lob kann immer bei mir abgegeben werden. Der tadeliert an du den. Bist der Musikmensch. Der tadeliert an den Chef. Ja, nee, gefällt mir sehr gut. Nur, ich weiß nicht, ich finde deine Sendung irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, die macht mich nachdenklich. Und zwar, wenn Leute bei dir anrufen. Sprichst du jetzt noch von Fritz oder sprichst du von der Sendung? Ich spreche jetzt speziell von deiner Sendung. Achso, der Widerspruch also besteht für dich zwischen Fritz und dem Sprechfunk. Genau, und Fritz gefällt mir zum Beispiel sehr Fritz gut. Fritz gefällt dir sehr gut. Und jetzt kommt aber die Sendung. Genau. Und zwar, wenn Leute bei dir anrufen und die versuchen, mit dir ein Gespräch aufzubauen, dann ist es manchmal irgendwie gar nicht einfach, weil du versuchst. Darf ich dich unterbrechen? Ich habe den Eindruck, dass ich auch versuche, ein Gespräch aufzubauen. Du versuchst auch ein Gespräch aufzubauen. Ja, ich versuche auch. Du versuchst zu direkt das Gespräch irgendwie in eine vorbereitete Richtung zu lenken. Also es ist schwer irgendwie. Nee, nicht in eine vorbereitete. Es ist schwer, dir eine eigene Meinung irgendwie übers Radio oder übers Telefon jetzt beizubringen. Also du versuchst ziemlich schnell das Gespräch irgendwie in eine vorbereitete Richtung Was meinst du mit vorbereitet? Ja, man hat das Gefühl, wenn du mit den Leuten redest, du bist irgendwie auf ein Thema vorbereitet. Ach echt? Das ist ja toll. Ich bin in einer großen Schauspieler hier hinter mir. Wenn Leute versuchen, irgendwie ihre Probleme rüberzubringen, dann versuchst du das Gespräch in eine andere Richtung abdriften zu lassen, weil du zum Beispiel speziell auf das Thema nicht vorbereitet bist, sondern auf ein etwas anderes Thema. Und du fein beobachtet, warte mal, fein beobachtet, fein beobachtet, wenn ich dich an der Stelle mal unterbrechen darf. Es ist nicht so, also das mag meiner schauspielerischen Ausbildung geschuldet sein, dass ich auf irgendein Thema vorbereitet bin. Und ich versuche, aber wenn ich den Eindruck erwecken kann, dass ich auf ein Thema vorbereitet bin, dann rechne ich das in einer gewissen schauspielerischen Ausstrahlung meiner Person zu. Ich versuche aber nicht, das Thema abzulenken auf ein Thema, auf das ich vorbereitet bin, weil ich ja, wie gesagt, eher auf kein Thema vorbereitet bin. Der Unterschied ist nur, dass es keine Sendung ist, die heißt, ich habe da ein Problem und möchte mal das und das erzählen. Das ist klar. Sondern die Sendung heißt Sprechfunk und beschäftigt sich immer mit einem Thema und hat den Ansatz, in einer kollektiven Anstrengung die Weisheit der Massen zu mobilisieren, um neue Aufschlüsse zu dem jeweiligen von mir gestellten, als Aufgabe gestellten, ohne dass ich die Lösung hätte, Thema zu bringen. Das ist richtig, nur du grenzt das Thema, das Spektrum. Zum Beispiel heißt das Thema heute Nachdenklichkeit. Grenzt du dadurch ein, dass du die Gespräche immer sofort, sobald sie ein bisschen abdriften, sobald sie das Thema nicht verlassen, auch fein beobachtet, von dem Bereich, den du zu überschauen weißt, dass sie daraus abdriften, versuchst du, dieses Thema irgendwie dahingehend zu beeinflussen, dass die Leute irgendwie auf dem Gebiet bleiben, mit dem du hundertprozentig zurechtkommst. Auch fein beobachtet, auch ein weites Feld will umgrenzt sein. Und ich bin gewissermaßen der Bauer, der ein Stück Land versprochen bekommen hat, dass er in der Zeit von 22 bis 1 Uhr einmal zu umpflügen versteht. Und jetzt muss ich aber zusehen, dass ich mit meinem Pflug immer wieder an den Ausgangspunkt komme. Verstehst du, ich kann nicht einfach geradeaus pflügen, sondern es muss ein Kreis sein, der sich schließt, so dass in der Mitte dann ein erkennbares Feld ist, was dann mir gehört. Aber erst am Ende der Sendung. Verstehst du das? Lieber Regional- und Stadtplaner? Klar. Ja? Ich kenne mich als Stadtplaner. Ne? Man kann ja Städte auch. Und Regionalplaner. Man kann auch Regionen planen. Man kann ja Städte auch nicht nur lang planen, sondern man muss die auch breit planen. Man kann auch nicht nur im Zusammenhang zu sich selbst sehen, sondern du musst Städte auch im Zusammenhang in Bezug zu ihrer Region und zu ihrem gesamten Umfeld sehen. Ja, das heißt, aber es ist doch eine ausgesprochen kontextuelle Sendung zum Beispiel, ja? Die begrenzt wird jetzt zeitlich, zum Beispiel vorher durch Johnny, ja, der gewissermaßen da gewinnt dann die Sendung ihre allererste noch ganz grobe Blaupausengestalt und die dann hinten aber begrenzt wird, in der Regel durch MC Lücke oder Trevor Wilson, die dann das wieder abnehmen. Zeitlich jetzt. Ja, der zeitliche Bezug ist ja eigentlich. Der Stadtplaner hat eine hässliche Lache. Ja, natürlich. Auch wenn das etwas. Ja, auch der Freund vom Stadtplaner hat auch eine hässliche Lache. Auch die Freundin vom Freund vom Stadtplaner hat eine hässliche Lache. Und da ist ja jetzt egal. Ist ja nicht egal. Du musst jetzt nicht denken, dass ich auf ein Thema hin will, wo ich besonders vorbereitet bin. Ich bin heute völlig ohne, sagen wir mal, einen Überblick über das Problemfeld hässlicher Lachen hier in die Sendung gekommen. Siehst aber, dass ich mich gleich wohl doch sehr kompetent darüber unterhalten kann. Von dir, dass du auf das Thema Lache eingegangen bist. Nur, was hat es mit dem Thema Nachdenklichkeit zu tun? Worum es mir ging, ist, du hast ein gewisses Wissen und du bist anscheinend nicht bereit... Das war ein schöner Binnenreim, gewisses Wissen? Gewisses Wissen, ja. Du bist anscheinend, das meine ich... Nicht bereit, nicht, davon was abzugeben. Du bist nicht bereit, deine Sendung irgendwie ein bisschen zu erweitern, indem du auf Probleme eingehst, zu denen du nicht sofort was sagen kannst. Zum Beispiel, hochinteressante Probleme stadtplanerischer Natur, ja? Du erwartest jetzt wahrscheinlich, dass ich mit dir jetzt, sagen wir mal, die kniffligen Punkte deiner nächsten Semesterarbeit. Jetzt habe ich hier mal Macht bewiesen. Wissen ist Macht und Wissen, wo der Regler ist, ist besonders Macht. Bist du noch da? Ich bin noch da. Jo, aber nicht dem Onkel Moderator ins Wort fallen. Du erwartest doch jetzt hoffentlich nicht, dass ich mit dir die kniffligen Punkte deiner nächsten Semesterarbeit hier diskutieren werde. Doch, das erwarte ich, hättest du jetzt sagen können. Bis dahin ist noch sehr viel Zeit. Wie bitte? Bis dahin ist noch sehr viel Zeit. Ach, siehste? Aber dann... Ich glaube, es gibt dir die Möglichkeit, hier im Sender über Radio rumzuschwadronieren, weil Regional- und Stadtplanungsstudenten offensichtlich studienseitig nicht genug ausgelastet sind, sich mit wirklich ernsthaften Sachen zu beschäftigen, sondern sich genötigt sehen, all ihre Eloquenz und Beredsamkeit dafür einzusetzen, hier die Sendung madig zu machen. Nein, überhaupt nicht. Aber du hast gerade selber gesagt, dass du deine Sendung für eine nicht ernsthafte Sache hältst, oder? Das ist jetzt ein Umkehrschluss, der dir an der Stelle nicht gestattet sein soll. Ich habe nur gesagt, dass ich Stadt- und Regionalplanung für eine ernsthafte Sache halte. Entschuldige bitte. Nehme ich sofort zurück. Okay, ich rede. Ja, okay, jetzt hast du okay gesagt und du hast überhaupt nicht zugehört, oder? Was habe ich eben gesagt? Stadt- und Regionalplanung ist eine Sache, die ich überhaupt nicht ins Thema eingebracht habe, sondern die ich nur am Rande als eine Antwort auf deine Frage eingebracht habe, was ich studiere. Das hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Von mir aus könnte das hat angeblich mit dem Thema nichts zu tun. Ich könnte was weiß ich was sein. Ich könnte Umweltingenieur sein. Pass mal auf, sein. Baby, das ist eine schäbige Ausrede, wie man sie eigentlich nur, sagen wir mal, von Bundestagsabgeordneten kennt. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich im Aufsichtsrat von Mercedes-Benz sitze, sondern ich halte in Anbetracht meiner Ansehen, meiner Person und meines Wissens für eine ehrliche, offenherzige Entscheidung, dass mehr Autobahnen gebaut werden müssen. Genauso argumentierst du hier. Tja, schwierig, ne? Meinst du nicht, dass diese... ich finde, der gläserne Anrufer wäre wichtig. Der gläserne Anrufer wäre eigentlich wichtig, dass erstmal klar ist, von welcher persönlichen Interessenlage her er konfiguriert ist, um einschätzen zu können, was er warum sagt. Meine persönliche Interessenlage ist folgende. Ich will dich nur mal unterbrechen. Ich mag deine Sendung prinzipiell. Was mich an deiner Sendung nur stört, ist Folgendes, dass du, wie jetzt auch in diesem Gespräch zwischen uns deutlich erkennbar ist, dass du erstens Leute nicht ausreden lässt und dass du immer versuchst, ein Gespräch dahin zu lenken, dass du direkt spontan antworten kannst. Also ich hätte dann irgendwie zwei Tipps für dich. Wenn du die Sendung prinzipiell magst, dann würde ich dir einfach raten, hör doch die Sendung einfach nur prinzipiell. Ja? Dann wären doch all deine Erwartungen erfüllt. Sie macht mir keinen Spaß in der Form, wie sie jetzt funktioniert, weil du Leuten nicht die Chance gibst, das, was sie darstellen wollen, wirklich darzustellen, sondern du lenkst diese Darstellung in eine Richtung, mit der du ohne Probleme fertig werden kannst. Du bist nicht bereit, dich Probleme zu stellen. Verstehst du, was ich meine? Kannst du mal ein Beispiel machen? Ich kann dir ein Beispiel geben. Natürlich, klar. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe dir mein Problem. Gratuliere, wir haben jetzt, lass mich kurz ansagen, ich bin in der stolzen Lage, hier das beste Beispiel zu präsentieren. Wie heißt das beste Beispiel nochmal? Das war gerade dieses Beispiel. Sagst du mal bitte nochmal deinen Namen? Ich versuche das, was ich sagen will, darzustellen. Ja, aber wenn jemand sich selber als das beste Beispiel anpreist, dann wirst du doch mir ein gewisses Maß an Konsumentenkritik, an Stiftung Warentest-Mentalität zugestehen müssen. Ja? Stiftung Warentest? Wie würdest du denn jemanden einschätzen, der zu dir ankommt und sagt, ich bin das beste Beispiel? Da würdest du doch denken, naja, da wollen wir doch mal genauer hingucken. Dann würde ich ihm die Möglichkeit geben, dies darzustellen. Bist du dir da ganz sicher? Nicht dauernd ins Wort fallen. Ja? Du lässt dir von jedem Staubsaugervertreter die Tür eintreten? Wenn ich ihn reinlasse? Ja. Ich lasse mir nicht die Tür eintreten. Natürlich erst drin lassen klingel, und dann auch die Tür eintreten lassen, lass mein Lieber. Wenn er in der Lage ist, seinen Standpunkt... Staubsauger. Deinen Standpunkt. Sag ruhig Staubsauger. Ich brauche keinen Staubsauger, ich habe schon einen. Aber ja, ich brauche keinen Anrufer, ich habe schon einen. Ja, du sprichst mit ihm. Ist dir klar, oder? Du hast den Staubsaugervertreter, um beim Thema zu bleiben, in deine Wohnung gelassen. Ja. Und du nimmst ihm jetzt die Chance, sein Problem darzustellen. Sein Staubsauger loszuwerden. Ja, weil ich ihm nur klar machen will, ich habe schon einen. Hast du einen? Staubsauger. Ein Problem auch. Warum lässt du dann rein den Staubsaugervertreter, wenn du schon einen hast? Na, weil ich nett bin. Das ist eben der Unterschied zwischen mir und euch. Ich bin nicht nett. Warum? Wieder einen Umkehrschluss, den ich dir aber in diesem Fall jetzt gestatte. Erkläre mir, warum du nett bist und wir nicht. Beziehungsweise ich nicht. Ich habe bisher das Gespräch eigentlich geführt hier mit dir. Würde ich nicht erklären wollen, würde ich einfach einer demokratischen Entscheidung überlassen. Du redest... Ja? Moment, welche Demokratie? Wir sind zu zweit. Wo ist die Demokratie, wenn du sagst, ich sehe das so, aber du siehst das von einem Standpunkt aus, ich sehe es von einem anderen aus. Ja. Wo liegt die Demokratie, wenn du sagst, ich sehe das von einem demokratischen Standpunkt aus? Da draußen, aus, ich sage nicht von... Wer nett ist hier, würde ich einer demokratischen Abstimmung überlassen. Draußen, die Brandenburg-Berliner Hörerschaft kann sich jetzt selbst eine Meinung bilden. Oft genug wird ja in den Medien gewissermaßen Meinung diktiert. Ich hätte hier natürlich die Möglichkeit, die technischen Voraussetzungen und den Punkt, mich selber als extrem nett darzustellen, Argumente dafür zu sammeln, dass ich außerordentlich nett bin und auch versuche, mich nett zu präsentieren. Von all dem sehe ich hier ab und würde dann der freien Willensbildung des Hörers anheimstellen. Richtig. Wenn das dein Prinzip ist, dann müsstest du eigentlich Leute, die dich anrufen, ausreden lassen, ihr Problem darstellen lassen und dann der Öffentlichkeit, dadurch, dass du denkst... Nee, müsste ich nicht. Ich bin ja keine Wandzeitung. Ich bin doch keine Wandzeitung. Da kann doch nicht jeder, der ein Leiterchen dabei hat, sein Zettelchen ankleben. Sondern hier finden Dialoge statt. Und Dialog schließt Widerspruch ein. Du bist sehr monologisch orientiert. Das mag jetzt vielleicht an der Studienausrichtung liegen, an deiner Erziehung oder einfach an einer bestimmten charakterlichen Grundausstattung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich wollte jetzt nur 3-4 mögliche Ursachen hier ins Spiel bringen, ohne jetzt da aber entscheiden zu wollen. Auch darüber hat der Hörer, haben auch deine Bekannten, die da hinten, die jungen Menschen mit den hässlichen Lachen, die Möglichkeiten, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Ja, die haben auch ein hässliches Hey-Rufen, auch dazu sind sie in der Lage, hey, ja, aber die sollen sich selber eine Meinung bilden. Gib doch mal so einen Menschen her zum Beispiel, ich kann den ja einfach mal fragen. Ja, soll ich dir mal echt davon geben? Sagst du mir deinen Namen nochmal? Ich bin der Nils. Und Nils. Du hast jetzt schon wieder eben die Diskussion vom Thema abgelenkt, weil du mit diesem Thema nicht zurechtkommst. Aber mal abgesehen davon gebe ich dir natürlich gerne einen meiner Mitkommilitonen, beziehungsweise meiner Kommilitonen, die gerne... Gib doch mal lieber eine Kommilitonin. Sofort. So ein gewisses Maß an intersexueller Spannung ist ja auch reizlos nicht. Hallo Markus, komm. Markus, die berühmte Kommilitonin von Nils. Nein, ich bin männlich. Also ich bin männlich, ja? Ja, so Markus. Und du hältst jetzt den Nils für nett. Für nett? Oh, das ist... Also im Grunde kannst du jetzt Schluss machen. Diese Durchatmen... Das war jetzt der Körper spricht ehrlich und jetzt fängst du an, den Kopf einzuschalten und jetzt reflektierst du die Situation. Der Typ im Radio, der ist weit weg, der kommt nicht nah ran. Nils steht direkt hinter mir, er neigt zu Jähzorn und Gewalttätigkeit. Das heißt, ich muss jetzt eine Antwort geben, die du zumindest so halbwegs offen lässt. Aber vorher dein Stöhnen, dein Atmen hat eigentlich schon alles gesagt, verstehst du? was heißt alles gesagt? Da muss man erstmal drüber nachdenken. Wir sind im ersten Semester und da erkennen wir uns noch nicht so lange. Er hat seine Macken, ich habe meine Macken, aber... Wunderbar. Also, das war schon der erste Rückzieher. Wir sind erst im ersten Semester, wir kennen uns noch nicht so lang. Ja, er ist mir bisher immer als Arsch begegnet, aber das kann sich ja noch ändern. Und zweitens, er hat seine Macken und ich habe meine Macken. Nee, aber das war der Untertext. Kinder, ihr hört nicht genau zu. Ihr redet schneller, als ihr hören könnt. Und ihr redet schneller, als ihr denkt. Wir sind zwar Erstsemester, aber... Und ihr redet aber ja nicht mal so schnell. Markus, die beschimpfen dich. Das hast jetzt du gesagt, das habe nicht ich gesagt. Nee, habe ich gesagt, ja klar. Er hat jetzt mit dir geredet, nicht mit mir. Ah ja. Nein. Ja, wieder ein Rückzieher, nur um eure Gruppenkonfiguration da nicht durcheinander zu bringen. Von daher meine ich nämlich natürlich, dass es hochinteressant ist, wenn, sagen wir mal, die wirklich persönlichen Interessen dargelegt werden würden. Zum Beispiel, welche Rolle die jetzt im Zimmer befindliche Frau spielt. Ja? Ja. Man kann ja davon ausgehen, drei Typen sind da, ein Telefon. Das Telefon ist ja jetzt nicht nur ein Telefon, mit dem man im Radio anruft, sondern das Telefon ist ja jetzt im Grunde so eine Art Balztrommel, ja? Und jeder, der sich jetzt ans Telefon stellt, balzt vor der jungen Frau, die da im Zimmer ist. Wenn die nicht vorhin so hässlich gekichert hätte, würde ich gar nicht wissen, dass da eine ist. Ja, könnte also ja nicht, in meiner Argumentation, in meinen Überlegungen berücksichtigen, dass ihr da natürlich jetzt truthahnartig eure Brust hochhebt, pfauenartig den Schwanz spreizt, um einfach nur Eindruck bei der anwesenden Frau zu schinden und dass es ja nicht darum geht, mit mir zu diskutieren, mich nachdenklich zu machen, mir Sachen zu erzählen, mir Argumentationen beizubringen, sondern dass es eigentlich eher so eine Art jungen Männer Selbstdarstellungsgeschichte ist, die da läuft. Stimmt doch, oder? Würde ich nicht sagen, weil... Würde ich so nicht sagen, ja. Moment. Ist klar, das ist natürlich... Eine Jungfrau. Wir sind nämlich fünf Männer hier, wir sind ganz alleine. Sind wenn ich dir da mal als alter Erwachsener einen Tipp geben darf, nicht nur Jungfrauen sind potenzielle zu bebalzende Opfer. Ist wirklich keine Frau, kannst du mich glauben. Wir sind ganz allein hier unter uns. Ein Balzverhalten ist sowieso was für vorpubertäre... Ist nix für Stadtplaner, Balzverhalten, wa? Und wer macht die Kontakthöfe? Der Rest sind Arschis hier. Ah ja, schön. Na gut, jetzt wird also auch die Frau noch weggeleugnet. Nein, wir haben echt keine Frau. Hier gibt's wirklich keine Frau. Ja, nee, klar, nee, da gibt's keine Frau, nee. Nein, ja. Stadtplaner und Architekten leben zölibatär. Zölibatär, heißt es zölibatär? Wieso das denn? Weil mit Zölibat haben wir doch nichts zu tun. Wir studieren ja keine Theologie, wir studieren Architektur. Kinder, ihr macht einen total negativen, fiesen Eindruck. Wird irgendwann gesagt, ihr streitet nur ab, kannst du so nicht sagen, nö. Warum denkst du immer vom Thema ab? Also ich meine, jetzt was die Selbstdarstellung eurerseits betrifft, das kommt natürlich total scheiße rüber, weil man muss irgendwie positiv argumentieren, nach vorne lächeln, Zähne zeigen. Richtig, aber warum denkst du, sobald du irgendwie die Möglichkeit findest, vom Thema abzulenken, von diesem ab. Warum gibst du den Leuten nicht irgendwie mal eine Möglichkeit, eine vernünftige Diskussion aufzubauen? Weil ich nicht bloß gleichberechtigter Gesprächspartner in dieser Situation bin, sondern zugleich Supervisor. Also jetzt, von oben auf die Gesprächssituation raufblicke und sie parallel zum Dialog, den ich führe, zum Gespräch, den ich führe, dann auch noch, das mag manchmal als Bestandteil des Dialoges erscheinen, analysiere. Verstehst du, so wie ich das jetzt eben gemacht habe? Ich habe vergessen, dass Grundlage dieses Gesprächs, der Denkansatz Nachdenklichkeit ist. Ja. Hat unsere Diskussion damit noch irgendetwas zu tun? Nee, aber soll ich dir sagen, warum? Einfach, weil euch an einem gehörigen Maß an Nachdenklichkeit in der Tat fehlt. Das ist der Punkt. Nein, du fängst an, doch, über imaginäre Frauen zu reden. Nein. Gerne zogen, weil da überhaupt kein Rinnenkommen war. Gebe ich gerne zu, dass die Anrufer nicht die Möglichkeit haben, den Regler zu ziehen, wenn bei mir kein Rinnenkommen ist. Dann ist es nur die bassige Stimme und der Redeschwall. Ist sie echt so bassig, die Stimme? Naja, im Vergleich zur pappigen Telefonstimme. Ach so, böse Leute sagen ja immer, dass ich mich anhöre wie Honecker. Ja, sie ist schon von der Natur aus nicht so bassig. Aber vielen Dank. Aber so vom Radio her klingt sie doch relativ bassig gegenüber der Telefonstimme. Ah ja. Jetzt sind wir ja schon wieder vom Radio. Aber das war, glaube ich, nicht das Problem. Er wollte bloß, dass... er ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass wenn er über ein bestimmtes Thema reden will, ich mich dem gefälligst zu widmen habe und nicht ablenken darf. Und ich denke aber, wenn die Sendung Sinn macht, dann wenn ich ablenke. Na gut, dann hatte ich noch einen zweiten Punkt, was mich dann richtig nachdenklich gemacht hat. Ich habe noch nicht so lange zugehört. Dass dann der mit dem Trabi anfing, also dass ihn das dann nachdenklich macht. Er ging ja davon aus, dass wir in einer relativ zivilisierten Welt leben und dann so ein Ereignis unbedingt nachdenklich macht. Aber ich finde, das macht richtig nachdenklich, wenn er denkt, dass wir in so einer zivilisierten Welt leben und dass so ein Ereignis was Besonderes ist. Also nur weil es so einen großen Staatsmann getroffen hat, wo es doch ständig so viele Leute trifft, aus noch viel mehr unsinnigen Gründen. Und nee, wieso hat mich an dem Punkt nachdenklich macht? Ja. Dass, wenn man so ein Thema macht wie Nachdenklichkeit, dass man sich dann, also das klingt jetzt wie eine böse Unterstellung, soll es ja nicht sein, aber dass irgendwie, dass man sich ganz schnell in so einen Punkt retten kann, mich macht nachdenklich, dass die Welt so böse ist. Das funktioniert ja immer, das kann man ganz einfach sagen, das ist nicht schwierig. Mich macht nachdenklich, warum Chirac Atomversuche machen muss. Mich macht nachdenklich, warum die dit und dit machen. Mich macht nachdenklich, warum in Bosnien Krieg ist. Mich macht nachdenklich, weißt du? So. Ja, gut. Nachdenklich gemacht, wie wenig die Nachdenklichkeit überhaupt bewirkt und wie gering die Nachdenklichkeit eigentlich bei manchen Leuten ist und auf was für... Das macht mich nicht so übermäßig nachdenklich. Was mich eher nachdenklich macht oder was mich wirklich interessiert, warum so wenig Leute, wobei war jetzt 50-50 bisher in der Sendung, warum so wenig Leute, sagen wir, über sich nachdenken? Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Also die Welt draußen ungerecht und böse, kalt und feindlich zu finden, das ist ja relativ einfach. Das ist aber auch, glaube ich... Wir sind ja Bestandteil dieser Welt. Und warum die Welt teilweise so böse ist oder warum da massiv ist, ist ja der Grund, warum wir da drin sind. Und ich beziehe mich da auch völlig ein in diese Welt. Ja, die Frage hat es aber... Also die interessante Frage ist immer, was hat es wirklich direkt mit uns zu tun? Ja, sicherlich mit unserer eigenen Mentalität. Also ich meine jetzt nicht, dass man sich die Verantwortung für die Atomversuche anziehen muss. Aber da gibt es immer so einen Konsens, dass man dit und dit scheiße findet und es ist alles so schlecht und so. Und die Frage ist, sagst du mir deinen Namen nochmal? Ja. Mhm. Gibt es ein Ereignis, sagen wir mal, im letzten Vierteljahr, was dich dazu gebracht hat, über dich selbst nachzudenken? Und damit meine ich jetzt nicht Atomversuche. Das macht es ja ständig. Indem ich ja das Verhalten der Menschen draußen und das Verhalten der Menschen um mich rum in mir wiedererkenne und eigentlich die Gründe sehe, warum wir uns so verhalten und warum andere Menschen sich so verhalten und verstehe. Sprich, sag mal nicht wir, sag mal nicht andere Menschen. Sag mal ich. Zum Beispiel, ich bin egoistisch. Jeder Mensch ist egoistisch, ich bin auch egoistisch. Aber wenn du sagst, jeder Mensch ist egoistisch, dann wird es gleich wieder langweilig. Ja, dann kann man sagen, ja, ich bin so und so, ich bin auf Geld versessen, aber alle, das ist ja eigentlich schon wieder eine Entschuldigung, alle sind egoistisch. Ist uninteressant. Ja. Wann warst du denn in der letzten Zeit egoistisch? Und wann hast du dir gemerkt? Und was hast du dir dann gedacht? Sag doch mal, wann du das letzte Mal egoistisch warst. Ich war zum Beispiel in der letzten Zeit egoistisch. Das ist genau der Punkt. Das ist immer ganz leicht, so Überschriften, Pauschalsätze zu finden. Die Menschen sind gut, die Menschen sind schlecht. Die glauben an Gott oder glauben nicht an Gott. Die Welt ist zu grausam. Aber jetzt sag mal ganz konkret, wann du, welche Uhrzeit, welchen Tag genau egoistisch warst. Zu sagen, man ist egoistisch, das ist leicht. Das ist leicht zu sagen, ich bin ein Arschloch. Aber mal sagen, warum man in welcher Situation ein Arschloch war. Das ist vielleicht echt ein ganz gutes Beispiel, aber vorgestern bin ich exzessiv Auto gefahren, obwohl ich eigentlich Autofahren nicht gut finde und auch kein eigenes Auto habe. Was heißt denn exzessiv? Also, wir haben in einer Schulfreistunde beschlossen, irgendwas zu machen, was uns die Langeweile vertreibt, sind in ein Auto gestiegen und sind wie die Wilden durch die Gegend gefahren. Und das machte mich danach auch nachdenklich, warum ich eigentlich sowas mache, obwohl ich sowas eigentlich verabscheue, Energieverschwendung und bla bla bla und Gefahr und überhaupt. Also, weißt du, was ich meine? Und, warum hast du es gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich in meiner egoistischen Ressourcen verschwendend und umweltverschmutzend und eigentlich sowieso ziemlich blöd ist. Obwohl ich eigentlich ein nachdenklicher Mensch bin und über meine Tätigkeiten nachdenke. Weil ich in einer Gruppe mich bewege, verliere ich diese Nachdenklichkeit teilweise und gehe egoistischen Darstellungsprinzipien nach und meinen Spaß haben. Gehe ich dann Sachen, über die ich später nachdenken muss. Und du hast dann im Anschluss daran wirklich drüber nachgedacht? Ja, also im späteren Anschluss. Also es hat einige Zeit gedauert. So eher so beiläufig oder richtig, als du abends im Bett gelegen hast, Augen zugemacht und dann richtig nachgedacht? Nicht im Bett, aber Ich habe es jemandem erzählt, einer meiner Freundin, und dabei ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich da erzähle, dass es eigentlich gar nicht so toll ist, was, dass ich das erzähle, weil mir das eigentlich peinlich sein müsste, weil ich eigentlich ziemlich Scheiße gebaut habe. Und dann habe ich da weiter darüber nachgedacht und habe gemerkt, dass es wirklich Mist war und mit mir selbst kaum zu vereinbaren. Und nicht nur das Problem ist, dass ich meiner Freundin das erzählt habe, sondern dass es mit mir selbst kaum vereinbar ist, was ich gemacht habe. Obwohl es jetzt kein großes Verbrechen war, aber es ist ein kleines Verbrechen. Ja, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Dass ich den jetzt abbreche, ist, weil die Leitung extrem schlecht ist und ich mir nicht sicher bin, ob du draußen überhaupt zu hören bist. Oh. Ja? Ja, das ist okay. Okay. Alles klar, tschüss. Tschüss, Ilja. Hi, wer ist denn da? Hallo. Oh, jetzt habe ich irgendwie falsch gedrückt. Tag, ist da jemand? Ja, hallo, hier ist Thomas. Tag, Thomas. Ja, und zwar muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen, und zwar, wie soll ich das sagen? Ich bin ein bisschen in Zweifeln gekommen, und zwar seitdem ich in Berlin bin. Ich komme eigentlich nicht aus Berlin, und bin ich ein bisschen in Zweifeln gekommen, wen kann ich denn was noch glauben? Und das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Und darüber wollte ich mit dir ein bisschen quatschen. Und wen meinst du denn damit? Wem, wie kann, ja, das die Wahlplakate? Das eigentlich, also ich meine, meine Freunde sind so, denen glaube ich das schon, aber vielleicht nicht alles, alles egal. Aber ich denke mal so in der Welt, was in der Welt geschieht und was nicht alles. Also nee, lass mal die Welt weg. Okay. Sprich von dir und deinen Freunden. Wo kommst du her, wenn du nach Berlin gekommen bist? Ja, ich komme aus Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt? Ja, genau. Und was hat dich nach Berlin verschlagen? Auch Studium. Ja. Allerdings studiere ich nicht Architektur, um das gleich mal klarzustellen. Du bist selber ein Ostler. Ja, genau. Also wenn ich mir nachher ja nicht mehr zu helfen weiß, dann würde ich dich... Ich hoffe doch, dass deine Sendung so bleibt. Und so dann würde ich dich Ostler zum Schluss Ossi sagen und Schluss machen. Ja, genau. Oh, jetzt beißen die Westler wieder in den Teppich, ja, da die Architekturstudenten. Ich so, in die Blaupause. Ich muss sagen, ich habe so viele Freunde, die aus dem Westen kommen, weiß ich alles. Ich komme mit denen so gut klar, ja. Also, es gibt aber immer so und so Leute. Also, ja. Es gibt bestimmt auch Ostler, die genauso reagiert und, hätten. Ja, ja, nee, ist okay, ein Ost-West-Problem, glaube ich. Der Umzug von Eisenhüttenstadt nach Berlin. Ja, der war dann schon so ein Einschnitt, dass du irgendwie schwer ins Nachdenken gekommen bist. Ja, genau, der hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wann bist du denn umgezogen? Ah, schon seit 2,5 Jahren bin ich jetzt, also Studentenwohnheim bin ich, ist klar. Also das letzte Mal hast du vor 2,5 Jahren nachgedacht. Na, Quatsch, nein. Also ich denke ziemlich oft nach, denke ich mal, aber ich meine so tiefgreifend, also so, macht sich alles in Frage stellend. Und zwar, vielleicht mal ein Beispiel zu nennen oder so, ja. Ich bin ein bisschen Astronomie-Fan, deswegen kommt vielleicht dieses Beispiel, aber ich meine, hast du mal einen Saturn gesehen? Astronomie oder Astrologie? Astronomie. Hm? Ja. Also ich meine, hast du mal einen Gedanken gemacht, hast du mal einen Saturn gesehen? Habe ich schon mal gesehen, ja. Ja? Na gut, dann nimmst du mir halt ja ab, dass er einen Ring hat, aber die, ja, die vielleicht den noch nicht gesehen haben, ja, ich meine, wissen die, dass der Saturn einen Ring hat oder nicht? Ich meine, aus dem Bilderbuch sieht man sowas schon, aber in Wirklichkeit, ja, das ist immer was anderes. Ich meine, man kann ja viel vorgegaukelt bekommen. Ich meine, da in jeder Hinsicht, wem kann man was glauben? Das ist eben meine Frage im Grunde genommen, ja. Und jetzt überlegst du, ob der Himmel nicht vielleicht doch bloß so eine grobe Zeltplane, ja, ist, die lustig bemalt ist. Ja, das ist jetzt eine Auslegung von dir. Aber ich meine, jeder kann ja, sag ich mal, sehen, dass der Himmel blau ist. Es sei denn, was weiß ich, die haben sie schon, als du geboren bist, einen Filter eingebaut in eine Ohren. Aber ich meine, davon gehe ich mal aus, dass es nicht geschehen ist. Aber ich meine, die Zeitung schreibt das und die Zeitung schreibt das und beide versuchen das Gleiche darzustellen und trotzdem ganz anders. Ich meine, wenn einer schreibt, was weiß ich, der Gysi ist ein Stasi oder so, und der andere sagt, das ist der beste Mensch, den es gibt, dann ist es immer so eine Sache, wen glaubst du was? Und das ist eben meine Frage. Und wem glaubst du was? Ja, das ist es ja gerade. Ich bin noch im Zweifel. Also ich überlege noch. Und da dachte ich, Mensch, du könntest vielleicht auch mal ein bisschen eine andere Richtung in meinen Überlegungen, mein Denken bringen in dieser Frage. Du, ich bin der Kinder, der erklären könnte, wem man was glauben sollte. Ja, aber... Man muss, glaube ich, selber nur ein Muster oder eine Vorgehensweise rausfinden, mit Hilfe derer man feststellen kann, wem man warum vertrauen kann. Naja. Oder glauben kann. Und das ist aber eine Sache, die einem keiner abnimmt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo wahrscheinlich keine endgültige Gewissheit gibt. Wo man sich immer irgendwie täuschen kann. Ja, ja, das ist es ja. Aber ich denke mal, dass... Hast du eine Freundin? Nee, eigentlich jetzt zur Zeit nicht. Schade eigentlich. Hast du schon eine Freundin gehabt? Ja. Wie lange war die längst da? Ah, nicht lange. Ich bin auch zur Zeit ziemlich lange schon. Also seitdem ich in Berlin bin, habe ich noch nicht eine gehabt. Weil irgendwie komme ich hier nicht raus. Oder wenn ich nach einer Hüttenstadt komme, dann kenne ich wirklich keine. Also so genau, dass ich meine anspreche, ist okay, aber also so eine richtige feste Freundin oder so, das ist schon ewig her, Mensch. Ich bin schon, seitdem ich in Berlin bin, habe ich keine gehabt. Machst du irgendwas falsch? Du lungerst immer nur auf dem Gang im Studentenwohnheim rum offensichtlich. Nee, ich glaube, ich bin in der falschen Uni irgendwie, ich weiß nicht. Wo studierst du denn? Oh nee, ich dürfte das nicht sagen, sonst kommt hier wieder was Falsches raus. Na, vielleicht lasse ich da mal ein paar nette Mädels bewerben noch. Ja, ich hoffe. Insofern mach Propaganda, sag, dass da tolle Kerle rumrennen, die alle noch frei sind. Naja. Also, wo studierst du denn? Was studierst du überhaupt? Haben wir dich gefragt? Ich mache physikalische Ingenieurwissenschaften. Physikalische was? Ingenieurwissenschaften. Das ist so ein Zwischending zwischen Physiker und Ingenieur. Ah ja. Ja, macht aber Spaß. Ist aber schwer. Ja, und aber Frauen studieren das kaum. Ah, ich habe eine mal getroffen, aber... Beim Studium? War halt nicht, sag ich mal, mein Fall. Schade eigentlich. Ich könnte jemanden gebrauchen, mit dem ich ja so ein bisschen... zusammen, sage ich mal, auch Saturn, ein bisschen, ja, nicht bloß ein Saturn das, gucken wir und Freundinnen immer machen sollten, aber naja, ist eine andere Sache. Ah, ja. Mensch, jetzt sind wir wieder richtig vom Thema weggekommen. Ja, war eigentlich. Ja. Genau. Hm. Ja, was haben wir? Eigentlich wollte ich ja dadurch, dass ich hier anrufe, nur Leuten, die das vielleicht hören, auch mal darüber, sag ich mal, dass sie auch mal darüber nachdenken, weil ich finde es eine ganz interessante Sache. Vielleicht nicht schon einer, der hier ein bisschen später drauf kommt auf die Frage, aber gut. Ich finde die echt gut, die Frage. Denn das hast du gemacht. Gut, ja. Danke ich dir für deinen Anruf. Ja, tschüssi. Tschüss. Und würde jetzt gern noch mal ein bisschen Musik spielen. Und was spielen wir da? Die Shangri-Las, würde ich sagen. Und warum? Ja, nicht warum. Hier wird nicht gefragt, warum die Musik gespielt wird. Ich würde vielleicht vorher nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchsagen. 0331 für Potsdam, 721 39 32. Da kann man anrufen, wenn man vielleicht sich ganz kurz fassen kann und auf die Schnelle in prägnanten, aussagekräftigen Worten formulieren kann, warum man wann das letzte Mal nachdenklich war. Die Shangri-Las. Always me. He put his arms around me. He smiled. And when I told him I didn't love him anymore, he cried. He cried. And before Shangri-Las. Mensch, da fällt mir ein, quasi als Nachtrag nochmal zur letzten Sendung, dass die ja eine hervorragende Coverversion, Beatles-Coverversion gemacht haben. In live, sehr weiblich, sehr selbstbewusst, Twist and Shout. Da kommt, Mann, wollte ich jetzt nämlich nochmal einfach hinterher spielen. Ich muss jetzt bloß mal kicken, welche Nummer das ist. Und jetzt muss ich die entsprechende Nummer noch einstellen. Wenn sie sich denn einstellen lässt. Ja, lässt sich einstellen. Das schieben wir noch hinterher. Dauert knappe 3 Minuten, Kinder. So viel Zeit muss sein, oder? Ja? Hm? Ah. So viel Zeit ist. Twist and Shout. Hey, Kinder, spielt ihn so aus. Vergönnen wir ihnen. Frauenpower. Shangri-Las. Tag, wer bist du? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin auch nachdenklich. Schön. Ja, ne? Du bist nachdenklich? Ja. Die eigentliche Frage war ja, wann du das letzte Mal nachdenklich warst. Ja, eigentlich bin ich jeden Tag nachdenklich, weil man denkt ja auch jeden Tag, ne? Aber man denkt nicht jeden Tag nach. Ja, aber meistens, ja gut, man denkt jeden Tag und meistens denkt man auch nach über die Dinge, die passieren mit Menschen. Da bin ich mir nicht so sicher, dass man wirklich jeden Tag nachdenkt. Also, dass man so denkt oder vielleicht, sagen wir mal, eher rumdenkt, das ist schon klar. Aber dass man wirklich nachdenkt? Also, ich denke meistens über Menschen nach und meistens hat man ja auch jeden Tag mit Menschen zu tun. Und wenn ich über Menschen nachdenke, dann werde ich auch meistens nachdenklich. Denkst du tendenziell eher über andere Menschen nach oder denkst du eher über dich nach? Naja, ich bin ja auch ein Mensch, ne? Ja, aber jetzt rein statistisch bist du einer von 6 Milliarden. Und ehe du jetzt die anderen durch hast und dann wieder bei dir bist, dauert eine Weile, ne? Also ich denke über die anderen und auch über mich nach. Und wann hast du das letzte Mal über dich nachgedacht und warum? Als letzte Mal über mich nachgedacht habe ich, als ich krank geworden bin. Da denkt man meistens darüber nach, warum man krank wird. Wann und war das? Das letzte Mal? Hm. Das letzte Mal ungefähr 3 Monate her. Und, was hast du da gehabt? da bin ich auf so einen wunderbaren Techno-Rave geflogen. Irgendwie Samstagabend Flieger auf nach dem Hunsrück und dann Sonntag, Vormittag wieder zurück. Und da hast du dich dann im Anschluss gefragt, warum du krank geworden bist. Ja, weil ich bin da irgendwie abgestürzt. Da war also eben... nicht mit dem Flieger hoffentlich. Nee, nicht mit dem Flieger. Dafür hatte ich ja vorher am meisten Schiss. Aber es war nicht der Flieger, der abgestürzt ist, sondern ich bin nur alleine abgestürzt. Ja, und hast du mal vielleicht auch darüber nachgedacht, was junge Menschen wie dich treibt, in ein Flugzeug sich zu setzen, irgendeinen Techno-Rave mitzunehmen und ja, wieder zurückzufliegen? Ja, wer sagt denn, dass ich jung bin? Und ich meine, das ist ja schon schlimm genug, dass man das überhaupt macht. Darüber habe ich dann auch nachgedacht. Gut, aber so richtig nachdenklich ist das... Natürlich war ich dann richtig nachdenklich. Du bist da abgestürzt und das war jetzt gewissermaßen die Krankheit, die du dir dazu... Also ja, diesen so Absturz. Die Nachfolgesachen waren dann die also Krankheit. So schwere Kater. Die Spätfolgen. Nee, so Muskelkater an den Oberschenkeln. Ich bin halt irgendwie 6 Meter tief in so einen Schacht reingestürzt. Ach! Ja, man kann ja so und so abstürzen. Also so. Ja, ich dachte, du bist eher so mental abgestürzt. Ja, kannst du mal sehen, was man zum Wort alles verbindet, ne? Mhm. Ja, also ich und meine, zu welchem würde mich halt auch noch interessieren, wie dann deine Überlegungen ausgesehen haben, als du nachgedacht hast, warum du jetzt krank bist und zu welchen Ergebnissen sie geführt haben. Also ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich nie wieder mit Maruscha in einem Flieger sitzen will und auch nie wieder Techno höre. Ach, das war aber der Punkt, du wolltest mit Maruscha in einem Flugzeug sitzen. Nein, natürlich nicht. Ach so. Ich wollte einfach irgendwie Spaß haben. Ja, haben die da im Flugzeug schon geraved? Ja, der Stuart war irgendwie ganz begeistert und hat dann auch irgendwie so Techno-Kassetten aufgelegt und fand das ganz toll. Ja. Der hat sich auch schon gefreut. Wie alle haben sich gefreut. Wie alt bist du, wenn du das Jung so empört zurückweist? Ja, ich denke mal älter als die Leute, die auf Techno-Partys total abfahren und das klasse finden. Also ich bin 29. Und die Leute waren. Ja, 29 ist gerade so älter, aber noch nicht alt, also schon noch jung. Na, findest du 29 ist noch jung? Ist jung, aber älter schon. Ja, sag ich doch. Ja, aber jung noch. Aber noch jung. Aber noch jung, aber schon ja, aber älter. Aber darüber denke ich eigentlich gar nicht so häufig nach. Warum nicht? Aus Angst? Weil du schon 5 Jahre 29 bist? Nee. Nachdenklichkeit und nicht Alter. Ich meine, man kann natürlich auch über das Alter nachdenklich werden. Ja. Aber ich würde eher über das Alter nachdenken und nicht nachdenklich werden dabei. Was ist denn da für nette Musik bei dir im Hintergrund? Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich werde gleich mal fragen, was das ist. Ja? Was ist das? Gavin Bryars. Ah, ja. Kennst du? Nee. Möchtest du mal haben? Sven oder Gavin Bryars? Das ist gemein. Sven leicht dir nicht, den kriegst du nicht. Schade, der scheint ja doch extrem nett zu sein. Willst du den mal haben? Nee, wir reden jetzt erstmal, reden wir mal ruhig weiter. Du hast dann gedacht, dass es doch vielleicht schwachsinnig ist, mit Maruscha im Flugzeug zu sitzen und vom Stuart Techno-Kassetten vorgespielt zu bekommen. Im Nachhinein würde ich das schon sagen, ja. Ja, aber grundsätzlich bist du offensichtlich eher vergnügungssüchtig. Jein. Also ich bin nicht unbedingt vergnügungssüchtig, aber wenn sich das Vergnügen anbietet, dann sage ich nicht nein. Ja, was machst du beruflich? Ich bin Tippse. Und da ist dann, sagen wir mal so, Raves sind dann eine willkommene Ablenkung im Tippsen-Alltag. Ja, ich meine, Tippsen-Alltag, wenn es den gäbe, wäre ja schön. Ne? Also ich meine, Tippsen sind ja eigentlich eher als, Krankenschwestern und Pflegepersonal und Dienstleistungspersonal für unsere Gesellschaft zu betrachten. Also von daher kann man, je nachdem, wo man als Tippser arbeitet, gar nicht unbedingt von Alltag sprechen. Ja. Weil Alltag, das hört sich so nach Wiederholung an. Also du bist voll zufrieden mit deinem Job auch? Ja, das ist... Also es ist nicht so, dass du jetzt, sagen wir, Rave-Partys einen Fluchtpunkt für dich wären? Nee, das hat sich mehr so nebenher ergeben. Ich habe ja mal oft den Eindruck, dass dann junge Menschen sich dann immer besinnungslos in so ein Taumel stürzen, Rave-Party-mäßig. Warte mal, ich höre gerade, wir gehen jetzt los. Ach echt? Ja, wir gehen jetzt los. Sodass wir unser Gespräch leider beenden müssen? Ich werde jetzt dazu genötigt zu gehen. Tschüss, Kuttner, ich soll dich schön grüßen und bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. War ja ein abruptes Ende, wie ich es eigentlich immer nur zustande bringe. Macht ja, okay, tschüss. Tschüss. Ja, warum soll sich der Zuhörer, der Anrufer nicht auch mal so verabschieden, wie ich es immer unhöflicherweise mache? Tag, wer bist denn du? Ja, hallo. Bevor ich meinen Namen sage, ich wollte mich nur kurz entschuldigen für den Ossi von vorhin. Ich bin der Nils. Also das ist so rausgerutscht, weil ich habe hier viele Freunde auch aus den neuen Bundesländern Und das ist kein böse gemeintes Wort im Normalfall. Ich habe nur ein bisschen Alkohol konsumiert. Und nach unserem Gespräch, muss ich sagen, hat mir unsere Sendung, also deine Sendung, Entschuldigung, deine Sendung eigentlich besser gefallen als vorher. Du hast die Leute ausreden lassen. Okay? Ja, okay. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, okay. Okay, weiter so. Vielen Dank für die Entschuldigung. Tschüss. Kein Problem. Tschüss. Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Tag, wie bist denn du? Nachdenklich bin ich jetzt wahrscheinlich so, ja. Das ist natürlich eine Sache, die man sich in so einer Sendung immer wieder nicht leisten kann, weil ja immer geredet werden muss. Hallo, wer bist denn ja, du da? Ja, hallo, ich bin der Klaus. Tag, Klaus. Ich bin gerade in die Sendung rein. Ja, nachdenklich. Also im Sinne von dem, was du meinst, Moment, ich mach mal meinen Radio leiser. Das ist wahrscheinlich in sich gehen, ne? Und das ist ja eh eine Möglichkeit, als ja. Gegangen bin, das war, als meine Mutter gestorben ist. Ey, jetzt bist du aber völlig leise. Jetzt bist du wieder besser da. Ja, aber das ist rübergekommen, ja. Ich muss das nicht nochmal wiederholen. Du warst das letzte Mal nachdenklich, als deine Mutter gestorben ist. Ja, und da bin ich dann in mich gegangen und habe so ein bisschen auch über mein eigenes Leben nachgedacht. Weil ich habe nämlich festgestellt oder gesehen, also ich war ja am Tod dabei, also an dem Zeitpunkt, und sie ist da irgendwie doch sehr recht gelöst gestorben. Und ich denke mal, sie kann halt auch irgendwie auf ein gutes Leben zurückblicken für sich. Und ich meine, das ist dann irgendwie doch für mich irgendwie so der Ansatz gewesen. Nachdenken muss ja auch irgendwie doch, oder sollte ja doch zumindest zu irgendwas führen, ne? Da war dann dieser, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob es jetzt das richtige Adjektiv ist, eher heitere oder gelassene Tod deiner Mutter für dich einen Anlass, über dein Leben nachzudenken? Das war für mich ein Anlass nachzudenken, ja. Und diesen Tod als Herausforderung auch zu sehen? Ja, natürlich habe ich das auch als Herausforderung angesehen. Ja, natürlich, ja. Nee, ich meine, ich sehe irgendwie, ich lebe jetzt auch irgendwie wieder intensiver, weil ich weiß eben, das Leben, das geht nicht ewig so weiter. Das hat irgendwann mal ein Ende. Ich meine, das sollte eigentlich jeder bedenken, ne? Was heißt ein intensiver Leben? Na, intensiver Leben im Sinne, jede Minute des Lebens ist kostbar und die sollte man nicht vergeuden. Also zumindest dem Leben einen Sinn geben. Wie sieht denn das aus? Hat sich dein Tagesablauf verändert? Also es gibt ja mal so viele Punkte im Leben, die man möglicherweise, wenn man weise wäre, genießen könnte, die man aber in aller Regel nicht genießt. Also so Wecker klingeln, aufstehen, ins Bad tappern, Zähne putzen, waschen, anziehen. Gottes Willen, ich will mich nicht als weise bezeichnen. Nee, aber das sind ja so Sachen, die macht man jeden Tag, macht sie mehr oder weniger bewusstlos oder mit einem gequälten Gesichtsausdruck oder genervt. Nö, ich tue schon irgendwo doch bewusster meine. Und gibt es so bestimmte Punkte, bei denen, die du jetzt... Ich meine, ich bin kein Heiliger, ich meine, so ganz alltägliche Verrichtungen, die jeder tun muss, also da mache ich auch ab und zu mal so nebenbei das, aber so im Allgemeinen, so der Tagesablauf, auch so meine Lebensrichtung, die ist doch ein bisschen bewusster. Das ist jetzt aber sehr allgemein. Für mich ist nicht mehr unbedingt so ausschlaggebend, arbeiten zu gehen oder so. Sondern mit sich selber was anfangen zu können. Ist dann eher so ein dann eher so ein meditatives Verhalten zu dir selbst? Ja. Aha. Ja, das kann man so sagen. Ja, und Arbeit ist dann gewissermaßen Feind. Arbeit ist kein Feind, nein, das würde ich nicht sagen. Weil ich denke, sagen wir mal Arbeit, man könnte ja auch versuchen, ein Verhältnis zur Arbeit zu gewinnen, dass man in der Arbeit, im Arbeiten selbst auch intensiver lebt. Ja, genau, ja. Und versucht, das als sinnvoll zu begreifen oder sinnvoll zu gestalten. Ja. Was arbeitest du denn? Im Augenblick arbeite ich gar nichts. Beziehungsweise ich versuche mich als freischaffender Künstler irgendwie durch die Gegend zu schlagen. Aber... Was hast du gearbeitet? Wenn du gearbeitet hast, eher so gejobbt? Ich habe eher so gejobbt. Also mir waren die irgendwie so das Berufsleben wichtig. Kam es immer darauf an, dass meine Persönlichkeit stimmt. Ach, das ist bei mir umgekehrt. Ehrlich? Nö, nicht umgekehrt, aber ich halt, also für mich ist irgendwie Arbeit immer ein ganz neutraler Punkt im Leben. Ja, ich meine, das ist natürlich immer schön, wenn man irgendwie seine Persönlichkeit in einen Beruf mit reinbringen kann. Das wäre okay. Ja, das ist ja jetzt vielleicht in dem Job jetzt hier im Moment besonders deutlich so, aber ich habe es sonst auch versucht zu machen und eigentlich gemacht, glaube ich. Ja. Naja, nun. Gut. Gut. Ich will nicht die Wendezeit hier so lange boykottieren hier oder blockieren oder okay. Wie auch immer. Danke ich dir für deinen Anruf, ja? Jo. Tschüss. Hallo. Hallo. Tag, wer bist denn du? Ich bin die Susanne. Hi, Susanne. Hi. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht viel nachdenke. Und da bist du jetzt durch meine Frage drauf gekommen. Ja, naja, ich bin der Meinung, man sollte nicht immer zu viel nachdenken, weil es total schwachsinnig ist, sich über irgendwelche UFOs oder sonst was Gedanken zu machen. Es gibt ja auch andere Gegenstände, über die man nachdenken kann, außer UFOs und außer Weltpolitik, zum Beispiel man selber. Ja, naja, ich denke, da macht man sich automatisch durch seine Gefühle viel zu viel Gedanken drüber und ich halte es nicht für so richtig. Echt? Ich würde eher sagen, dass man sich automatisch viel zu wenig Gedanken darüber macht. Ja, naja, vielleicht gehen wir da von unterschiedlichen Grundvoraussetzungen aus. Wann war das, warst du denn das letzte Mal so ganz deutlich nachdenklich und mit dir beschäftigt? Oh, das kann ich echt überhaupt gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich denke, das ist man in einer gewissen Form jeden Tag, aber ich finde es da jetzt gar nicht so gut. Also nee, ist, so der, ist ja so der Unterschied so zwischen rumdenken, das irgendwie so passieren lassen und sagen, ja, ja, ach, was scheiße, ach, naja, nee, nicht nochmal und das ein bisschen anders, könnte auch und so. Und dann gibt es aber vielleicht auch Lebenssituationen, in denen man wirklich anfängt nachzudenken. Wie alt bist du, Susanne? 23. Und noch nie so richtig nachgedacht? Naja, ich weiß nicht. Kannst du ja sicherlich nicht so beurteilen. Nee, ich frage ja nur. Naja, sicherlich habe ich schon eine Menge nachgedacht, doch. Aber nee, nicht eine Menge, sondern sag mal ganz konkret, warum? Warum? Weil mich Sachen gefühlsmäßig beschäftigen und dann kann ich die einfach nicht so an mir vorbeistreichen lassen. Und wann war das letzte Mal? Ich weiß nicht, ich möchte nicht so auf weltliche Probleme eingehen, weil ich es irgendwie affig finde, dass alle erzählen, dass sie was sich irgendwas großartig beschäftigt. Ich denke, dass es eher die persönlichen Sachen sind im persönlichen Umgang mit irgendwelchen Menschen. Ja, lass uns doch über persönlichen Sachen reden. Ja, dass ich mir über Menschen Gedanken mache, wenn es denen zum Beispiel Tiere schlecht geht, die mir nahestehen und so, wegen irgendwelchen Beziehungen und so. Und dann frage ich mich immer, warum die Leute nicht einfach nett zueinander sind und alle so, ich weiß nicht, so hässlich miteinander umgehen. Ich meine, das kennt also ja wenn du dich dann aber fragst, warum die nicht einfach so nett zueinander sind, dann hast du aber nicht allzu weit nachgedacht, würde ich sagen, oder? Naja, nee. Ich denke, dass es einfach ganz einfach ist. Sich das Leben schöner zu machen. Ich meine, das kennst du ja vielleicht auch, wenn du einfach, was weiß ich, du hast eine Menge Dinge zu erledigen und gehst zu irgendwelchen Ämtern oder gehst irgendwie einkaufen und dir begegnen an dem Tag nur unfreundliche Menschen, die was weiß ich, irgendwie auch angekotzt sind von irgendwelchen Situationen in ihrem Leben oder einfach unfreundlich sind, was weiß ich, weswegen, ist mir auch egal. Ich weiß nur, dass es mir danach echt richtig scheiße geht und dass ich das total doof finde, dass ich nicht so sein möchte, dass ich das gar nicht so schwer finde, einfach nett zu sein. Ich meine, derjenige, ja, der hat das gar nicht so. Aber nett ist ja jetzt vielleicht nicht das Problem. Aber was machst du, wenn du mal richtig traurig bist? Dann ziehe ich mich zurück. Oder rede mit irgendjemandem darüber, der mir sehr nahe steht. Wann warst du das letzte Mal richtig traurig? Gestern. Warum? Weil es einer Freundin von mir nicht so besonders gut geht. Und dann hast du nachgedacht, wie du dir helfen kannst? Naja, ich weiß einfach, dass ich ihr nicht helfen kann in dieser Situation. Ich habe es einfach nur nachvollzogen, wie es ihr geht und konnte es mir genau vorstellen. Und das hat mich ziemlich, gerade das hat mich so beschäftigt, dass man genau weiß, wie hilflos man ist, wie hilflos sie ist und wie hilflos ich ihr gegenüber bin, dass ich ihr nicht helfen kann. Ich kann ihr nicht helfen. Ich kann ihr höchstens dadurch helfen, dass ich da bin und ihr zuhöre und was weiß ich, mit ihr mitempfinde. Und die Situation, in der deine Freundin ist, die kennst du aber auch. Die hast du auch schon erlebt. Ja. Ich möchte sagen, nicht vielleicht genau in der Form, aber ähnlich. Und ich kann es mir vorstellen und ich kann mich in gewisser Weise da hineinversetzen. Tja. Wenn man nicht über was anderes reden. Nee, wir können Musik spielen. Ja, spiel ein schönes Lied. Tschüss. Tschüss. Nico. My heart is in. jetzt ist es 0.31 Uhr. Fritz-Info. Appell, die UNO braucht mehr Geld für die Opfer der Atomkatastrophe in Tschernobyl. In der Ukraine und in Belarus-Russland leiden rund 9 Millionen Menschen an den Folgen des Reaktorunfalls vor fast 10 Jahren. Unterredung. Der SPD-Vorsitzende Lafontaine und der Chef der PDS-Bundestagsgruppe Gysi haben sich am Abend in Bonn getroffen. Gysi sagte anschließend, nach seinem Eindruck wolle Lafontaine eine Normalisierung des Verhältnisses der beiden Parteien. Einigung. Die NATO und Russland verständigten sich über die politische Kontrolle der künftigen Bosnien-Friedenstruppe. Danach muss Russland in allen Fragen konsultiert werden, die den Einsatz seiner Soldaten betreffen. Proteste. Bei Straßenschlachten zwischen Studenten und der Polizei im belgischen Lüttich sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Studenten hatten gegen Mittelkürzungen demonstriert. Erlaubnis. Das dänische Kulturministerium hat einer in Kopenhagen ansässigen Neonazi-Gruppe die Sendelizenz für einen Radiosender erteilt. Die örtlichen Behörden hatten vergeblich versucht, dies zu verhindern. Wetter. Nachts Sprühregen und Nebel, die Temperaturen um 0 Grad. Achtung, Glatteis. Glatteis. Glatteis, Glatteis, Glatteis. Fotografie, das war gestern. Lomographie, das ist heute und viel mehr als bloß ein Foto. Ja. Fritz präsentiert den definitiven Treffpunkt für Freunde der Lomographie und solche, die es werden sollten. It's so easy. Die Lomo-Festspiele Berlin. Die riesige, einmalige und superscharfe lomografische Ausstellung. Das Städtebild Berlin aus 10.000 Lomographien. Vom 8. bis 20. Dezember, täglich ab 15 Uhr im Haus Schwarzenberg, Rosenthaler Straße 39 in Berlin-Mitte. Abends mit jeder Menge Programm. Werner Enkes verschollene Werke, Phil, Jenny Zülker und Fanny van Dannen live. Und der großen Eröffnungsparty am 8. Dezember mit dem lächelnden Schamanen. Alle Einzelheiten bei Fritz. Denn wenn Lomo, dann Fritz. Präsentiert süße Melodien mit beinharten Texten. Chumbawamba. Chumbawamba live in Berlin. Freitag, 8. Dezember in der Arena. Präsentiert von Fritz. Von mir, sag ein Wort, nur ein liebes Wort, mir zum Abschied, hör mich an, dreh dich um, die Liebe vorbei. Das Glück dahin, doch ich weiß, oh, dass ich es nicht war, der ist zerbrach, hör mich an, sag es mir ins Gesicht. Ich sah euch bei dich und ihn, ihr fielt euch um den Hals auf offener Straße. Ein liebendes Paar, ein verliebtes Paar. We'll be right back. dahin. Doch ich weiß, dass ich es nicht war, der es zerbrach. Sieh mich an, sag es mir ins Gesicht. Ich sah euch beide, sah dich und ihn. Fielt euch um den Hals auf offener Straße. Wie ein liebendes Paar, ein verliebtes Paar. Das ist der Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Noch 21 Minuten Gelegenheit nachzudenken. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Peter. Tag, Peter. Ja, ich habe so ein bisschen das Problem, also ein Problem beim Nachdenken. Die Sendung hier hat mir ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dass ich eigentlich selber nicht so richtig mehr zum Nachdenken komme, mehr zum Denken. Warum? Tägliche Probleme bewältigt, aber eigentlich über sich selber nachzudenken kommt mir ja nur, komme ich zumindest noch viel zu selten. Jetzt aber nicht, weil du so viel arbeiten musst. Naja, das ist so ein bisschen Klischee inzwischen, ne? Nee, ist eine gängige Ausrede. Naja, was für einen selber. Ausrede, ne? Man fängt natürlich darüber an nachzudenken, ob die viele Arbeit sein muss oder nicht sein muss, aber im Endeffekt kommt man dann sicherlich, ich zumindest, immer wieder zu dem Problem, dass ich ohne an der Arbeit nicht vorbeikomme. Ja, das kommt relativ wenig. Was arbeitest du denn? Ich bin selbstständig. Und was machst du da als Selbstständiger? Zu erklären. Also wir stellen im Endeffekt alles das her, was nachher Werbeagenturen vertreiben quasi. Was Werbeagenturen vertreiben? Was Werbeagenturen vertreiben, also sprich nur Werbemittel. Ah, ja, ja, ja. Und so weiter ähnlich in der Art. Und das ist dann so ein Job, der dich auffrisst? Ja, sicher, klar. Mache ich inzwischen seit 5 Jahren. Und wenn du 10% weniger arbeiten würdest, würdest du 30% weniger Geld verdienen? Die geht nicht ums Geld verdienen, die geht erstmal bloß ums Überleben. Also sprich betrieblich. Ja, bist du alleine oder hast du eine Familie? Ja, ich hab Familie. Die hängt da auch noch mit drin in dem Betrieb. Das heißt, hast dann leider. Ist das irgendwo eine Zwickmühle, ne? Auf der einen Seite weiß man, dass man eigentlich so nicht weitermachen kann oder sollte. Und auf der anderen Seite ist man aber jetzt gezwungen, weil man auch nicht aufhören könnte. Weil ja da auch noch andere äußere Bedingungen wieder eine Rolle spielen. Ist es wirklich eine Frage des Überlebens und wirklich so knallhart, dass man sich gewissermaßen. Natürlich jetzt hat mit dem Thema eigentlich schon nicht mehr viel zu tun. Ne? Wenn ich jetzt erkläre, wie es betrieblich aussieht oder was man gemacht hat, wenn man sich selbstständig macht und dass man sich da also auch in äußere Zwänge begeben hat, die man vorher nicht eingesehen oder nicht gesehen hat und jetzt im Endeffekt nicht mehr raus kann, weil man irgendwo gebunden ist. Nee, darauf will ich auch nicht hinaus. Ich will bis fragen, ob sagen wir mal, wirklich so dicht ist, dass man nur die Chance hat zu arbeiten, ums Überleben zu kämpfen und überhaupt gar keine Gelegenheit mehr hat. Ja, eigentlich müsste man aufhören. Also sagen wir mal, das sind also Sachen, wo man sicherlich nachdenkt. Oder eigentlich, das ist für mich aber nicht nachdenken, das ist eigentlich mehr so das Denken. Man müsste aufhören, kann aber nicht. Also man weiß, so grundsätzlich meine ich es nicht. Selbst kaputt macht. Man weiß, dass man sich selbst kaputt macht, gerade bei so Sachen, wo es also um Workaholics oder um Arbeiten als solches geht, weil du vorhin auch angesprochen hast, dass Arbeiten für dich immer so ein absoluter Mittelpunkt stand. Naja, oder vielleicht nicht Mittelpunkt, aber was ganz wichtig ist. Ja, ja, und dann kenne ich natürlich aber auch die Arbeit als Fluchtpunkt, dass man sich also in Arbeit drin wirft, um nicht nachdenken zu müssen oder nicht nachzudenken. Nee, also muss ich ehrlich sagen, ich bin an dem Punkt, wo ich lieber aufhören würde. Als ja, einfach. Und dann gibt es aber natürlich auch den Punkt, wo man, wo so eine Sachen als Ausrede funktionieren. Also wie man, wie ich selber auch sage, ja, ich komme nicht mehr zum Lesen. Dann kann man, weil man irgendwie so viel arbeitet und dit hat und dit hat und dit machen muss und dit machen muss und man kommt nicht mehr dazu zu lesen. Aber das ist doch, eigentlich ist es immer eine Ausrede und man weiß es selber auch. Ja, da fängt dann das Nachdenken an. Ja? Ist also, es eine Ausrede oder ist es nicht eine Ausrede? Geht ja nicht nur ums Lesen, sondern es geht auch um Freunde, es geht eben um das. Und eigentlich war ich ja der Meinung, du müsstest die Sendung beenden, nachdem das Mädel eben so den Beitrag gebracht hat oder über sich nachgedacht hat oder über sich gesprochen hat. Oder gesagt hat, dass man sollte weniger nachdenken. Im Endeffekt ist die eine von denen, die also sehr, sehr viel über andere nachdenken und über sich selber. Dass also nicht nur, was weiß ich, die eigene Beschäftigung mit der Freizeit, mit Lesen, Kultur und so, sondern eben auch die Freunde und das ganze Umfeld eben. Ja. Nee, ich wollte dich bloß wirklich fragen, wenn, ob du das auch kennst, also nicht, ob es jetzt so bei dir ist, wenn man vielleicht nicht rauskriegt, aber ob du das auch kennst, dass man sich selber ja irgendwie so Ausreden organisiert und sagt, ich komme ja nicht mehr zum Lesen, ich komme ja nicht mehr zum Nachdenken. Ja, sicher. Doch. Und dass man vielleicht einen ganz anderen Grund hat, warum man nicht nachdenken will oder warum man nicht liest. Weil man vielleicht irgendwie bloß zu faul ist oder zu bequem ist. Nee. Oder weil man an bestimmte Punkte auch ja nicht ran will. Nee. Weil man vielleicht wirklich ja nicht über sich nachdenken will. Wenn ich über mich nachdenke, zurzeit jedenfalls ist es so, und passiert also, wie gesagt, äußerst selten, dann komme ich bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich sagen müsste, man müsste hier was ändern. Aber, und dann kommen wieder die äußeren Zwänge, wo dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, da kannst du dich ändern. Es geht gar nicht zu ändern. Und ich weiß also, wo ich also auch weiß, ich mache also selber fürchterlich viel Fehler, dass das also so ist, liegt sicherlich zum größten Teil an mir und nicht an den äußeren Zwängen. Ich meine, es gibt ja auch genügend andere, bei denen es also einigermaßen funktioniert. Und gibt es da nur die grundsätzliche Entscheidung, also entweder weitermachen oder alles hinschmeißen? Oder gibt es da nicht auch Zwischenwege? Ja, alles hinschmeißen heißt dann Sozialhilfe. Ja, nee, ich meine, gibt es denn wirklich nur die Alternative? Entweder so weitermachen wie bisher oder ja, hinschmeißen? Ja, habe ich also durch Nachdenken, also durch Denken, das ist ja nicht das Nachdenken, von dem du heute sprichst, durch Nachdenken oder durch Denken eben nicht die andere Lösung gefunden. Und solange ich die nicht gefunden habe, komme ich nicht dazu, eben über dich nachzudenken. Über mich selber nachzudenken. Und da bist du dir ganz sicher, dass das ein wirklich zwingender Zusammenhang ist und dass es nicht vielleicht auch eine Art Ausrede von dir ist. Dass du sagst, ja, solange das mit dem Chef nicht funktioniert, habe ich keine Zeit, mich über mich nachzudenken oder keine Zeit, mich um Freunde zu kümmern oder so weiter. Nee, halte ich nicht für eine Ausrede, sondern weil das einfach mal erstmal die Bedingung ist, um überhaupt einen Kopf frei zu haben, um sich von anderen zu kümmern, um was anderes zu kümmern. Wenn immer so ein bisschen Daumen auf das Schwert über dir schwebt, kannst du dich nicht um andere Sachen kümmern. Nee? Nö, also wo es geht, versuche ich es. Und also die Einsicht, dass es eigentlich so, dass man es so nicht machen kann oder so nicht weitermachen kann, die ist ja da. Aber es ist eben nicht in der Reihe zu kriegen. Ne? Ich für mich nicht. Und eigentlich denke ich mal, ich habe ja nun auch einen Haufen Bekannte, denen also das vielleicht nicht ganz so geht, aber höre das also von allen Seiten, dass also irgendwo an den Punkt kommen, wo sie sagen, also so geht es eigentlich nicht weiter und das haben wir uns eigentlich nicht so gedacht und die also nicht unbedingt selbstständig sind oder so, aber auch viele von den Selbstständigen eben auch. Die, ich weiß nicht, warum man sich ja nun generell selbstständig gemacht hat oder der Meinung war, also Selbstständigkeit ist das ist Lösung aller Dinge. Aber viele, die es also jetzt sind, Bekannte, sagen wir mal, sind wirklich Bekannte eben und eben keine Freunde, weil eben nur, wenn man zusammensitzt, man über nur Geschäfte spricht, beziehungsweise über das, was man also im täglichen Geschäftsleben anders machen könnte oder so. Aber man hat eben nicht mehr irgendwo, sagt man, dass man mal über eigene Gefühle oder so spricht. Oder sich unterhält untereinander. Oder über das, was man also, naja, über was man früher eben viel gemacht hat, auch so als Student oder so, dass man eben auch mal ein bisschen mal philosophiert hat über Gott und die Welt, wie man das vorher gesagt hat. Die Zeiten sind, also denke ich mal, nicht die Zeiten, sondern das ist schon wieder eine Ausrede. Aber ich denke einfach mal, das ist im Moment nicht mehr so opportun. Vielleicht ist das aber auch eine Frage des des Alters, denke ich mal. Dass man das früher gemacht hat und dass man es jetzt nicht mehr macht. Und wie lange wird es so weitergehen bei dir? Im Moment bin ich bei dem Punkt, wo ich sage, die Zeit wird die Lösung bringen. Dass du sagst, die Zeit wird die Lösung bringen? Ja. Dass ich also im Endeffekt versuche zu kämpfen, Lösungen zu finden, damit ich irgendwann doch mal wieder Zeit habe, mich selber nachzudenken oder über und über die anderen Sachen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das, also mich würde mal interessieren, wie weit das also anderen auch so geht, dass sie das selber auch vermissen, die Möglichkeit, über selber nicht nur nachzudenken, sondern dann, wenn ich beim Nachdenken an bestimmte Punkte gekommen, wo ich dann sage, also hier müsste man sich ändern oder hier müsste man an sich arbeiten und dann also auch noch die Lösung zu finden, wie man an sich arbeiten muss. Mhm. Das hört dann bei mir schon auf. Das kriege ich also nicht mehr in die Reihe, irgendwie zu sagen, also das und das machst du falsch oder hier müsstest du also sehen, auch dass du an dir selber arbeitest, um Grundprobleme an dir zu ändern, dass man dann also auch noch rauskriegt, wie. Kommt es dann immer zu dem Punkt, naja, dazu müsste ich also das und das und das und das sind dann alles äußere Sachen, die man dann erstmal regeln müsste. Die ich dann erstmal regeln müsste. Mhm. Also, oder die sich regeln müssten, aber von alleine regelt sich auch nichts. Okay, ja. Danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, alles klar. Tschüss. Hey, zwei Musik muss ich unbedingt noch spielen. Tut mir leid. Nee, tut mir ja nicht leid. Daniel Johnson nochmal. Time is a matter of fact, and it's gone and it'll never come back. Wasted all the time. Tears, stupid tears, bring me down. I got lucky by coincidence, but I got my feelings bent and my head looking at the ground. Tears, stupid tears, bring me down. How could you know that's where the wind blows? Out to the wind, that's where my love goes. And it brings me down. All day long, he knows, and I walk in his shell. I was born in the body, and right from the start, those tears, stupid tears, been tearing us apart. How could I know that's where the wind blows? Out to the wind, that's where my love goes. And it brings me down. Tie my brain into a knot. Those tears, stupid tears, bring me down.

Ist das berührend. Das war der Herr Dr. Jürgen Kuttner. Hier ist der völlig dämliche Inselaffe. Und heute Abend wollte ich eigentlich nicht hier sein.